Herzlich willkommen zu den 34. Bienengesprächen. Thema Apitherapie. Wir besuchen den ganzheitlichen Arzt Andreas Dapsch. Thema Lithiumchlorid. Wir schauen uns den Fachartikel von der Landesanstalt für Bienenkunde der Universität Hohenheim näher an. Und der Korrespondentenbericht kommt von Jürgen Binder von der Ludwig-Armbruster Imkerschule in Schwäbisch Hall. Er wird unter anderem über den Genuss eines Bienenschwarms sprechen. Und das finde ich doch eine ganz interessante Sicht, die er da vermitteln wird. Wenn ihr übrigens vorspringen möchtet, es gibt Kapitelmarken im Player oder auch am Smartphone, einfach in das letzte Drittel, dann könnt ihr den Korrespondentenbericht auch gleich hören, ohne alles zu hören, was dazwischen ist. Ich sag's nur dazu, Kapitelmarken ist eine Stärke von Podcasts. Vielen Dank auch an Dirk und Kerstin, die mit einem finanziellen Beitrag diese Ausgabe der Bienengespräche auf Schiene gebracht haben. Vielen Dank. Wer das auch machen möchte, eine Unterstützung. Ja, das geht immer gut, da kann man immer etwas mehr dann auch noch machen. Auf der Homepage steht's, wie es geht, www.bienenpodcast.at. Bring die Biene auf die Schiene. Und bevor es jetzt losgeht, noch ein Hinweis. Auf der Bienenpodcast.at-Seite gibt's auch einen Newsletter. Da kannst du dich eintragen und kriegst ein Mail, wenn eine neue Ausgabe erscheint mit den Inhalten. Ja, man vergisst nicht, irgendwann wieder mal hinzuschauen. Man kriegt's dann in die Mailbox geliefert. Bienengespräche Nummer 34, Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Ich bin wieder mal unterwegs, die Biene ist auf Schiene und zwar in Klosterneuburg. Das ist jetzt nicht allzu weit entfernt von Wien und die, die regelmäßig zuhören, kennen den Ort schon von der Demeter-Imkerei. Da gibt es schon eine Episode von Roland Berger und seinem Partner, der dort mit ihm die Demeter-Imkerei betreibt, dessen Namen jetzt A bis Z. A bis Z, genau, aber der Name des Partners fällt mir gar nicht ein. Wolfgang. Genau, und Wolfgang, genau, das müssen wir noch nachschauen. Und ich bin jetzt zu Gast bei dem, der jetzt bereits kurz hörbar war, der mir geholfen hat, den Namen zu finden, bei Andreas Dapsch, Dr. Andreas Dapsch. Danke für die Einladung. Gerne. Herr Dapsch, Sie sind der Sprecher der österreichischen Ärztegesellschaft für Apitherapie, der CEO, oder? Der Chef, der Vorsitzende, der gewählt wurde, um wahrscheinlich die ganze Arbeit zu machen. Ja, also ich bin Arzt für Allgemeinmedizin und Ganzheitsmediziner. Ja. Und seit einigen Jahren mache ich Vorträge auf der Jahrestagung von der Apitherapie-Gesellschaft. Die es in Österreich gibt. Die es in Österreich gibt. Und da gibt es eine große Gruppe von Imkern und Interessierten, aber auch Ärzten und Ärztinnen. Und wir haben seit ungefähr einem Jahr oder eineinhalb Jahren eine eigene Ärztegesellschaft gegründet. Der Anlass war, dass wir um Aufnahme gebeten haben in den Dachverband für Ganzheitsmedizin, den es in Österreich gibt. Das sind verschiedene Organisationen, Ärzteorganisationen, die Neuraltherapie, Homöopathie, TCM, Akupunktur. Genau, ja. Und die bilden einen Dachverband. Und in diesem Dachverband sind wir aufgenommen worden. Und da musste aber eine Ärztegesellschaft gegründet werden, weil eben nur Ärzte in diesen Gesellschaften sitzen dürfen, also keine Imker. Und dann hat sich halt ergeben, dass ich die Leitung dieser Ärztegesellschaft übernehme, weil ich auch am nächsten in Wien bin und zu diesen Sitzungen gehen kann. Und daher habe ich diesen Job übernommen. Und das ist das Thema dieser Bienengespräche Nummer 34, Apitherapie. Und wenn man dann nachschaut, auf der Seite, nämlich der Apitherapie.at-Seite, sieht man die ganze Liste an Bienenprodukten. Und Das geht von Honig zu Blütenpollen zu Bienenbrot, Propolis, Bienengift, Gelée Royale, Entdeckelungswachs, Bienenwachs, Kompressen und Bienenstockluft. Da haben wir jetzt alles. Und all das im medizinischen Bereich eingesetzt, ist dann das Thema für die Apitherapie. Und Therapie heißt ja eigentlich immer, dass etwas geheilt wird damit. Therapie ist eigentlich Begleitung. Das kann mich auch schon betreffen, wenn ich nicht krank bin. Genau. Also es geht eigentlich um eine Wurzel, die aus dem Griechischen kommt, und das heißt eigentlich, ich begleite jemanden in einem Prozess. Deshalb ist eine Psychotherapie eine Begleitung in einem psychischen Prozess. Und die normalen Therapien im medizinischen Bereich sind halt meistens körperliche Erkrankungen. Aber es soll schon was besser werden bei dieser Begleitung, oder? Schlechter soll es zumindest nicht werden. Oder, ich meine, vielleicht wird es ja schlechter, nicht? Aber man ist immer noch begleitet. Nein, aber es gibt natürlich verschiedene Indikationen, also sprich Themen, die wir dann mit bestimmten Mitteln unterstützen. Ja? Mit also, diesen 12 genannten, 8 genannten. Ja, also ich meine, der Hauptbereich ist eigentlich die Wirkung, die es gibt in Richtung Immunsystem. Und das ist also auch so eines der Gebiete, mit dem ich mich sehr, sehr, sehr intensiv befasse. Ja. Und daher auch sozusagen eine kontrollierte Anwendung. Das heißt, ich mache Untersuchungen vom Immunsystem und dann verwenden wir unter anderem eben auch Bienenprodukte oder Apitherapieprodukte, und die werden dann natürlich auch laborkontrolliert, also nicht nur klinisch kontrolliert, dass den Leuten besser geht oder dass sie sagen, ich habe weniger Beschwerden und so, ja, sondern das wird auch laborkontrolliert. Das ist eben der Vorteil, dass ich als Arzt das machen kann. Ne? Wie macht man das? Im Großen und Ganzen über Laboruntersuchungen. Und wie geht das genau, wenn Sie sagen, Sie können das machen? Sie schicken vorher und nachher was ein? Genau. Eine Harnprobe, eine Blutprobe? Also ich schicke gar nichts ein, sondern ich schicke die Leute ins Labor, und dort wird hauptsächlich Blutdiagnostik gemacht. Mhm. Und was wird da angeschaut oder was werden da zugängliche Parameter? Also für die Immundiagnostik ist vor allem eine Untersuchung, die es zum Glück hier in Wien gibt, ja, über ein ganz bestimmtes Labor. Das nennt man Immunstatus. Mhm. Und dazu werden aber andere Immunparameter wie Messung von Immunglobulinen, Messung von Antikörpern gegen Krankheitserregern und das wird halt sozusagen als Gesamtbefund erhoben, und dann nach einer Zeit, wenn man Intervention gemacht hat, wird das kontrolliert. Ne? Mhm. Und es kommt jetzt auch nicht nur eine Apitherapie im therapeutischen Setting, sondern es wird kombiniert mit anderen Therapien, die eben sozusagen synergistisch wirken. Ne? Womit man aber nie dann eigentlich zurückführen kann, was die Ursache für eine Verbesserung war. Ja, aber das ist ja auch nicht unbedingt der Sinn der Sache, dass ich mache jetzt nicht alleine Kontrollen von, wie gut Apitherapie wirkt, sondern für mich ist es im Rahmen der Ganzheitsmedizin eines der Mittel, die ich einsetze. Ach, das ist ja der springende Punkt, deswegen heißt es ja Ganzheitsmedizin, dass man eben kein Einzelelement rauslöst, sondern immer das Gemeinsame. Und man kann natürlich schon einschätzen, mit viel Erfahrung, was wahrscheinlich was gebracht hat. Ja, diese Dinge wird man auch möglicherweise dann längerfristig einsetzen. Andere, die, es gibt ja zum Beispiel einen ganz wichtigen Anteil, dass wir schauen, dass die, ich sage immer, die Werkzeuge im Körper passen. Also dass zum Beispiel Vitamine und Spurenelemente, organbezogene Stoffe, dass das einfach passt, ja, dass der Körper genug zur Verfügung hat, um seine Aufgaben zu erfüllen. Ja. Und dann geht man eher über so Mittel wie ich verwende zum Beispiel relativ viel Propolis oder Bienengift, über das können wir dann noch extra reden. das wird dann eigentlich modulierend für Prozesse, also für Entzündungen oder für Starre, das heißt, dass Immunschwäche oder fehlgeleitete Entzündungen, das wäre zum Beispiel Autoimmunentzündung oder allergische Entzündung, mhm. die versucht man wieder in die richtige Balance zu finden, also zu kriegen. Mhm. Und der Immunstatus ist dann ein Messwert oder die Summe von mehreren Messwerten, aber eine Größe, die Ihnen diesen Erfolg auch wirklich dokumentiert und damit auf die wissenschaftliche Seite rückt, wo es nämlich darum geht, dass man eigentlich auch ganz gerne Kenngrößen hätte. Ja, also es ist zumindest, was so die Einzelfälle betrifft, ist das eine sehr gute Kontrolle. Ne? Mhm. Und man kann natürlich aus mehreren Patienten dann heraus natürlich auch gewisse Tendenzen finden. Das kann man dann natürlich auch in Referaten und so weiter bringen. Für Publikationen im wissenschaftlichen Bereich reicht das überhaupt nicht. Da müsste man große Studien machen und dafür haben wir einfach kein Geld. Mhm. Und auch keine Zeit. Das Einzige. Aber es wäre gut, ja. Es wäre gut. Natürlich wäre es gut, ja. Weil dann steht dann drauf, praktisch wirkt sicher. Ja, das braucht es nicht. Also den Zusatz brauche ich nicht. Aber warum wäre es dann gut? Ja, um es einfach auch im medizinischen Milieu fester zu verankern. Ja. Weil es steht ja, das Interessante bei den Bienen ist ja, dass sie nicht von der pharmazeutischen Industrie gesponsert werden. Also die großen Pharmafirmen haben nicht tausende Bienenstöcke und machen Bienenforschung, um dann ein Produkt zu entwickeln, das jeder Imker ernten kann. Das ist uninteressant für eine Pharmafirma, weil die muss ein Präparat anmelden, patentieren und verkaufen, muss Studien machen, damit das als Medikament zugelassen wird. Und mit einem Naturstoff kannst du das eigentlich im Grunde nicht machen. Wir haben das ja ein bisschen gesehen jetzt bei der Zulassung von Ameisensäure zur Behandlung der Varroa-Problematik, wo dann, wer bringt dieses Naturprodukt dann ja, oder diese Säure, zur Zulassung, also ist das jetzt eine Apotheke und da kostet dasselbe Produkt einfach dann mehr, weil der ganze Prozess dann jetzt zwar in geordneten Bahnen ist, aber auch noch immer dieselbe Ameisensäure ist. Ja, also ich würde Ameisensäure jetzt nicht versuchen zu schützen, weil das geht nicht. Ja, also im Grunde geht es um den Schutz eines medizinischen Präparats. Und bei Propolis jetzt, um bei der menschlichen Anwendung zu bleiben, wird man auch nichts schützen. Kann man nicht. Kann man nicht? Nein. Weil es ein Naturprodukt ist. Ja. Alles, was in der Natur so existiert, was geerntet wird, da kann ich nichts mehr praktisch dazufügen. Ich meine, Sie gehen… Die Aufbereitung her ist nicht schützenswert. Ja, Sie gehen in der pharmazeutischen Industrie, gehen Sie ja folgenden Weg, dass Sie ein Naturprodukt so verändern, dass Sie meinetwegen ein Molekül oder eine Molekülmischung haben, die nur durch die Veränderung speziell wird. Ich nehme Propolis, gebe eine Methylgruppe irgendwo dazu und das wirkt dann noch viel toller oder ist zumindest anders, es ist dann mein Produkt und dann verkaufe ich es. Ja, und dann habe ich ein Patent auf die Herstellung dieses Produkts und jeder, der das herstellt, muss Patentgebühren zahlen und ich kann es zulassen und so weiter. Ah ja, das ist der Mechanismus. Also ein interessantes Beispiel in dem Bereich ist Artemisia. Das hat jetzt zwar nicht direkt was mit den Bienen zu tun, aber Artemisia ist eine Pflanze. Und vor 2 Jahren ist der Medizinnobelpreis für die Erforschung der Artemisia annua, das ist der chinesische Beifuß, an ein chinesisches Team vergeben worden. Und Artemisia ist heute die Standardtherapie bei Malaria. Mhm. Es gibt aber natürlich klassische Malaria-Medikamente, die eine chemische Formel haben und dann unter einem bestimmten Namen als Medikament verkauft worden ist. Artemisia hat keine Formel, das ist ein Naturprodukt, das ist ein Extrakt aus einer Pflanze, ja? Das Artemisin. Ja? Die haben das aber trotzdem, weil sie eben in China jetzt nicht so dominiert waren von der dortigen Industrie haben die das über Jahrzehnte erforscht und haben ganz spannende Sachen über dieses Artemisin herausgefunden. Ne? Jetzt kann aber jeder Artemisia mehr oder weniger anbauen, verwenden, verkaufen, aber eben nicht als ein spezielles Produkt von einer Firma. Trotzdem ist der Medizinpreis für diese, also Nobelpreis für diese Forschungen vergeben worden. War übrigens der erste für die traditionell chinesische Medizin. Mhm. Und so was Ähnliches wäre natürlich super, wenn wir das für Gelee Royal oder für Propolis oder für Bienengift oder so hätten. Aber dann müsste irgendeine Organisation so viel Jahre an Geld und Aufwand hineinstecken, um entsprechende Studien, Analysen und so weiter zu machen, damit dann sozusagen das wirklich gut dokumentiert, quasi veröffentlicht und publiziert werden kann. Und nur eine publizierte Studie wird letztendlich eingereicht für den Nobelpreis, ne? Und da fehlen die Player, die das machen. Also deshalb ist das in den meisten Methoden der komplementären Medizin, die alle wirkungsvoll sind, aber ist es natürlich ganz schwierig, in diesem Bereich mitzuspielen, was jetzt pharmazeutische Forschung betrifft. Und Zulassungen und Studien und klinische Studien und so weiter. Ne? Sie kommen von der Immunseite her, von der Wirkung der Apitherapie vor allem auf die... Ja, gibt es andere Wirkungen auch noch? Sicher. Also wenn man jetzt einmal Immunsystem jetzt einmal spezieller in Richtung Autoimmunität, Allergie, Infekte und so weiter, Immunschwäche, Immunüberreaktion und so weiter sieht, kann man zum Beispiel ganz viel sehen in Bezug auf Wundheilung. Genau, das ist so die zweite Sache, die da... Aha. Wobei, wenn man es genau überlegt, ist ja Wundheilung auch ein Immunvorgang. Ja. Ja? Aber jetzt, sagen wir, diese speziellen Immunthemen beiseite lässt. Ne? Und ein Thema, das natürlich auch immer spannender wird, was auch viel mit dem Immunsystem zu tun hat, aber was trotzdem immer noch so ein abgegrenztes Thema ist, ist die Krebsforschung. Dann gibt es einen großen Bereich, der... die ja im hohen Maße auch ganzheitlich, eine ganzheitliche Thematik ist, Krebs, also auch mit Stress verbunden und wo man weit nicht weiß, was begünstigt Krebs. Na, man weiß schon einiges. Okay, also wenn ich... Also sagen wir mal so, ich sage deshalb, es ist eigentlich auch ein Immunthema, aber es ist sozusagen, es gibt Überlegungen und auch Erfahrungen schon, dass bestimmte Kombinationen auch interessant sind, zumindest einmal in der Begleitung von onkologischen Patienten. Mhm. Also denken Sie jetzt einmal einfach an Leute, die eine Chemotherapie oder eine Strahlentherapie bekommen und Probleme mit der Mundschleimhaut oder mit anderen Regionen der Haut oder Schleimhaut bekommen. Da kann ich sehr viel verhindern an Störungen oder an Entzündungen oder an aufbrechenden Geschwüren oder sowas, ja, wenn ich rechtzeitig anfange, Honig zu nehmen zum Beispiel oder Propolis-Mischungen oder sowas. Ja, das wäre dann auch ein Komplex praktisch, der mit also Schutz, zugänglich ist. Schutz von Zellen oder Geweben vor negativen Einflüssen. Ja, das ist zum Beispiel ein Gebiet, der, also wie entstehen diese ganzen Produkte? Da muss man sich ein bisschen mit den Bienen beschäftigen. Ne? Die Bienen haben das alles als ihr Futter für die Larven, ihr Stoff, wo sie ihren Stock sauber halten, also quasi keimfrei halten. Mhm. Ja. Und diese Dinge verwenden wir fast eins zu eins für unseren Organismus. Mhm. Ja. Und die Analogie funktioniert aber. Mhm. Ja. Funktioniert? Ja. Mhm. Also zum Beispiel Propolis in der Inhalation, also diese Stocklufttherapie, nimmt ja letztendlich Propolis-Luft aus dem Stock heraus, hat auf jeden Fall eine antibiotische, aber auch antimykotische Wirkung, auch antiviral. gleichzeitig hat es aber auch etwas Entzündungshemmendes. Ja? Das heißt, es ist eine Cortison-ähnliche Wirkung, ja? Also auf den, der Asthma krank ist oder der eine COPD, also ein chronisches Bronchialsyndrom hat oder so. Ne? Also ich sage immer, wir haben Körperhöhlen, mhm, und die Bienen halten diese Höhlen sozusagen keimfrei und gesund. Und wenn wir das sozusagen auch schaffen, in unseren Körperhöhlen einzubringen, dann machen die bei uns das Gleiche. Also sehr, sehr analog, dieses, mhm, Denken. Ne? Und eben, was wir jetzt schon oft gehört haben, dieses Argument, dass der lokale Honig, das lokale Propolis natürlich für die lokalen Angreifer oder jetzt Probleme im besonderen Maß geeignet sind, zurückzuhalten. Ja, das ist so die Idee kommt aus der Makrobiotik, ne? Dass man das zu sich nimmt, was sozusagen in der Umgebung wächst. Mhm. Wobei man ja nicht weiß, ob die chinesische Umgebung auch okay ist, also für mich. Also ich meine, wenn eine Karotte in China nicht verfault im Boden, weil es eben standhalten kann, den Mikrobendruck von draußen, dann wird es das auch in Österreich können. Also nicht alles ist lokal. Nein, aber die Idee der Makrobiotik ist, dass es in einer bestimmten klimatischen, in einer bestimmten sozusagen Situation, was auch die Erde und die Atmosphäre und die Sonneneinstrahlung und so weiter, dass das alles quasi in eine Pflanze oder eben auch in dem Fall natürlich in den Honig hineinfließt, ja. Und dass das uns näher ist. Also, wo wir zum Beispiel wirklich schauen, dass wir lokal Produkte bekommen, ist dieses, was Sie erwähnt haben. Bienenbrot? Nein, das Entdeckungswachs, ja. Also das ist im das Grunde... Das macht ja wirklich Freude, wenn man das in den Mund steckt und kaut. Ich sag's nur, das hab ich ja, es wird zum Schluss irgendwie zu so einer Art Kaugummi, der dann irgendwie ganz schal schmeckt, aber man soll wirklich schauen, dass man das Ganze bis zum Schluss auszuzelt, ja. Aber da ist alles drinnen an Informationen aus der Umwelt, vor allem natürlich auch Pollen, was die Bienen da hineingetragen haben. Aber die Bienen tragen das ja nicht pur hinein, sondern die haben das schon dreimal verdaut, bevor es da drinnen ist. Ja, oder, ja, oder in ihren Speicheldrüsen verändert oder so. Das heißt, es ist ein Allergen, also eine Umweltinformation. Das ist eben dann für Allergiker interessant. Ne? Die wird jetzt oral eingenommen als Desensibilisierung. Dieses Deckelwachs ist ein idealer Vorbereiter auf die Pollensaison. Ist es wirklich so? Also ich meine, wenn die Leute wirklich rinnende Augen haben und ich gehe laufen mit dem Josef, der hat jetzt schon rinnende Augen und hustet und spuckt, Entdeckelungswachs im Dezember würde, oder wann gibt es denn Entdeckelungswachs? Geben tut es schon früher. Ja, also, aber es würde ihm helfen. Ja, es ist auf jeden Fall gut, bevor die ersten Symptome kommen, anzufangen. Und was wird sein Körper damit machen? Der wird sagen, hoppala. Das läuft ja über das Immunsystem des Darmes. Ja, jetzt kommt das sozusagen in veränderter Form. Das ist nicht mehr das, was in die Augen kommt oder in die Nase kommt, sondern das ist das, was von den Bienen eben schon biologisch irgendwie verändert. Also enzymatisch im Grunde sind Fermentationsprozesse und so weiter. Ne? Das heißt, die allergene Struktur ist zwar noch für den Körper erkennbar, aber sie ist nicht mehr akut allergisch. Ja? Und das scheint eine starke immunmodulierende, dämpfende Wirkung zu haben auf allergische Reaktionen. Das kann man auch bei Kindern machen. Man muss auch gar nicht so viel machen, aber das Interessante ist, dass wir im Grunde keine Einzelsubstanz haben, sondern ein Gemisch aus allem. Ja? Und ich meine, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, weil ich als Kind scheinbar zu vielen Wunderheilern geschleppt wurde, obwohl ich gar nicht krank war. Aber es gibt schon so Dinge, die ich sehr gerne glaube. Und wenn man zum Beispiel auch hört, dass ein Säugling, der auf natürlichen Wege zur Welt kommt, einfach durch diesen Geburtskanal mit so vielen Keimen dann auch in Berührung kommt und dass es dem dann so viel besser geht immunologisch wie ein Kaiserschnittbaby, das alles nicht erlebt hat. Ich meine, das sind ja nur keine Ahnung, 5 Minuten, 5 Stunden oder was auch immer, wie lange eine Geburt dauert. Also wenn das so viele Auswirkungen hat auf ein ganzes Leben, dann lasse ich mich gerne auch mit einer Erklärung oder einer Erzählung beeindrucken, dass das Entdeckelungswachs ähnliche Auswirkungen hat auf das Immunsystem. Weil das ist ja noch harmloser wie die Geburtsgeschichte. Ja, das ist eine also die Geburtskeime, vor allem also diese vaginalen Bakterien, aber auch was aus dem Darm kommt, das ist ja da alles sozusagen dabei, die scheinen die Grundlage zu liefern. Ja, aber in dieser kurzen Zeit, das ist ja unfassbar eigentlich. Also wenn man das Erste, was reinkommt, davor ist gar nichts drinnen. Im Darm. Was die Mutter, genau. Also da ist Fruchtwasser drinnen, sonst ist da gar nichts drinnen. Und vorher macht die Mutter alles, was immunologisch wird das Kind von der Mutter versorgt. Genau. Ja? Und dann muss es quasi sein eigenes System aufbauen. Und es ist interessant, also es gibt in dieser Forschung, also in der Mikrobiomforschung, das ist die Erforschung dieses Darmökosystems sozusagen, gibt es Hinweise, dass diese richtigen Bakterien, die in der Evolution immer schon genau zu dem Zeitpunkt da das erste Mal gekommen sind, ganz starke Aktivatoren von Immunprozessen sind. Ja. Also die setzen sozusagen Hebel in Gang, dass eigentlich das ganze System anfängt richtig zu arbeiten. Das wartet sozusagen nur drauf, dass das richtige Signal kommt. Mhm. Ja, und wenn da eben falsche Bakterien oder andere kommen, dann werden schon diese Prozesse von Anfang an nicht richtig verschaltet, nicht richtig aktiviert. Ja. Deshalb versucht man heute eigentlich, also es gibt wirklich schon Untersuchungen und Studien, dass man diesen Kaiserschnitt Kindern tatsächlich diese vaginalen Bakterien gleich gibt. Mhm. Oral dann, oder? Ja. An dieser Stelle vielleicht 2 Tipps, wer es noch nicht gelesen hat, das Buch Darm mit Scham, das dürfte gut sein, ich habe selbst nicht gelesen, haben Sie es schon? Ja, haben Sie es gelesen? Ja. War gut? Ist gut? Ja. Ist sehr gut, ja. Also das werden wir verlinken in den Shownotes. Und das zweite, Forschergeist Podcast Nummer 50 über Duftforschung. Großartige 3 Stunden über einen Duftforscher aus Deutschland, der die ganzen Auswirkungen, also er sagt, wir haben am ganzen Körper Duftrezeptoren. Wir riechen zwar am Knie nichts, aber es wird auf alle Fälle aufgenommen und er wird sich davor hüten, Parfum auf seine Haut zu sprayen, weil er sagt, ich weiß überhaupt nichts, wie das aufgenommen wird über die Haut. Lieber dann am Hemd ein paar Flecken, wie auf der Haut dann letztlich. Aber er sagt unglaubliche Geschichten, wie die Duftstoffe auf den Körper, die Abläufe wirken, auf das, wie man dann auch psychisch sofort in einer Konzentrationsphase sich befindet, wenn man genau diesen Duft wieder hat. Man kann sich sehr schnell konditionieren auch damit. Und er macht das aber von der wissenschaftlichen Seite her, ist aber scheinbar einer der einzigen oder wenigen Duftforscher in Deutschland. Spektakuläres Gebiet, großartiger Podcast, den man echt empfehlen kann. Also ich weiß nur, dass ich mich schon auch mit den Duftstoffen, vor allem bei den Bienen, beschäftigt habe. Also einen Vortrag, den ich gehalten habe, war zu dem Thema vergleichendes Hormonsystem zwischen Bienen und Mensch. Ja. Ja. Habe ich mir eine ziemliche Aufgabe gestellt. Und bin aber schon auf sehr, sehr interessante, wirklich spannende Dinge gekommen, also drauf gekommen. Aber man glaubt gar nicht, wie viel bekannt ist, was über sogenannte Pheromone, also man könnte sagen Duftbotenstoffe, die aber eine hohe Ähnlichkeit mit unseren Hormonen haben. Ja. Die meisten Biologen, zum Beispiel der Dr. Roland Berger, der schlägt dann die Hände über den Kopf zusammen, das ist was ganz was anderes, also Pheromone und Hormone, das klingt nur ähnlich und so. Und dann habe ich aber durchaus nachweisen können, dass die Wirkmechanismen teilweise sehr ähnlich sind. Mhm. Ja? Nur werden über Duftstoffe eher soziale Dinge reguliert, während Hormone, sagen wir mal, Dinge im Körper regulieren. Ja. Wobei, was ist schon nur sozial, wenn man zum Beispiel seinen Sexualpartner aussucht, auf größtmögliche Differenz im Geruch das ist jetzt kurz gefasst, dann hat das ja auf die Fortpflanzung und natürlich auf den Erfolg des Überlebens Auswirkungen. Absolut. Also, bei den Bienen ist das ganz klar, dass wenn die Königin nicht den richtigen Duftstoff produziert, dass es keinen Bienenstock gibt. Ja? Die sind alle programmiert auf diesen Duftstoff. Ja? Und dann gibt es eigene, die werden beim Hochzeitsflug verwendet und so weiter. Ne? Ich meine, die Aufgabe, man muss ja letztlich Informationen übertragen. Und das kann man durch Pheromone machen, halt auf chemischem Weg. Das hat jetzt nicht so eine hohe Bitrate wie elektrisch, keine Ahnung, aber man kriegt Infos rüber von dort nach dort, also von der Königin zu den Drohnen letztlich. Und man kann einiges über seinen eigenen Körper aussagen, offenbar. Ja, es gibt auch ein sehr interessantes Buch, das Sie vielleicht da auch aufnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau heißt, aber das ist Waldforschung. Mhm. Ja. Können wir gern verlinken, dann ich werde es suchen gehen. Also da geht's einfach darum, dass in unserer Evolution wir sehr, sehr, sehr lange, hunderttausende Jahre eigentlich im Wald verbracht haben, als menschliche Gattung sozusagen, ja, als Homo sapiens. Ne? Und das sehr viel in uns angepasst ist an die Informationen, die eben im Wald sind. Und das sind genau diese, zum Beispiel Terpene, das sind Duftstoffe, die harzähnlich oder so im Wald abgegeben werden. Und die Japaner, die sind da sehr, sehr dran, die sagen, das ist eines der stärksten Immunstimulatoren und Gesundmacher, die es überhaupt gibt. Und wenn jetzt jemand Bäume umarmt im botanischen Garten, dann kann es sein, dass es ihm besser geht, weil er einfach diese Duftstoffe aufnimmt. Ja, ja. Die kommunizieren mit ihrer Umgebung in ihrer Art, das mit allen Lebewesen, die da in diesem Milieu sind, wird kommuniziert, und diese Kommunikation zeigt auch, wo bist du sozusagen nicht ganz eingetuned in dem System, ja, und es wird sofort korrigiert, ja. Also ich finde das spannende Forschung, weil die schicken ihre Leute wirklich mindestens 3 Stunden jeden Tag in den Wald, ja. Und wenn sie dort nicht allein hingehen können, dann werden sie hineingeschoben mit einem Wagerl oder sonst was, ja. Aber das dürfte so ein zweiter großer Komplex sein, eben den Sie jetzt beschreiben mit der Luft, also praktisch die Pheromone und auch Duftstoffe, zum ersten Komplex der Immunologie, wo es darum geht einfach, dass ich als Körper, als abgegrenzter Raum in Auseinandersetzung bin zu anderen Lebewesen, Mikroben, die versuchen, diesen Raum einzunehmen, und je nachdem, wer sich durchsetzen kann, bestimmt das Milieu. Das ist wie bei der alkoholischen Gärung, wenn es schief rennt, dann haben sich andere durchgesetzt und es schmeckt dann gar nicht gut, das Zeug. Ja, also, da haben wir aber 2 Komplexe identifiziert, wenn es stimmt, was ich da glaube zu. Vielleicht. Aber die großen Fragen des Lebens ist schon praktisch Immunologie, also dieses, wie kann ich gegen mit diesen vielfältigen, letztlich Fressfeinden oder milieubildenden Umständen umgehen, und das andere ist, wie kann ich kommunizieren, um auch mich dann fortzupflanzen oder eben auch nur gut zu leben. Genau. Und was ist dann mit dem Hexenschuss, den ich habe oder hatte in Studentenzeiten? Und ich ging in die Apotheke und habe mir Bienengift gekauft, habe das eingerieben, und ich habe dann mit dem Finger mit dieser Creme auf meinen Körper ein Z geschrieben für Zorro, und dann war das brandrot Z sichtbar. Das ist alles heiß geworden. Was ist das? Das ist praktisch, und der Hexenschuss war weg am nächsten Tag. Da ist alles heiß geworden. Aber das gibt's nicht mehr. Das wurde angeblich wie vom Markt genommen, weil es war zu scharf. Naja, wir haben's schon. Wir haben schon noch? Ja, wir haben schon noch eins. Rubiment heißt es jetzt, und das ist dann irgendwas Pflanzliches. Nein. Also was wir haben, ist wirklich Bienengift, und wir haben das aus Rumänien. Und das kommt dann auch in einer Emulsion, oder? Ja. Und das kann man zum Einreiben verwenden dann? Und das ja, dann für Gelenksentzündungen, Nervenentzündungen, diese Sachen. Ja. Aber also wie das wirkt, wollen Sie wissen? Ja, genau, das würde mich jetzt schon interessieren, weil eine Entzündung ist ja auch wieder, was ist eine Entzündung? Was ist eine Entzündung? Oh, in diesem Fall. Oder ja, Nein, es ist, sagen wir mal so, es läuft jetzt irgendwas schief im Gewebe, ja, weil sie sich verrissen haben oder ein Autofenster offen. Ja, Zugluft. Ein Zug da war oder so. Ja, es gehen tatsächlich bestimmte Immunfaktoren hoch in diesem Gebiet. Aber da möchte ich schon wissen, was ist das Problem der Zugluft? Nur weil da die Luft drüber streicht? Als Physiker weiß ich, na gut, da wird mir Energie entzogen, ich schwitze ein bisschen und es kühlt ab. Mehr kann ich der Zugluft nicht an Schrecklichem zuschreiben. Warum soll das irgendwas entzünden? Na, oh ja, es läuft über das vegetative Nervensystem. Wie geht das? Naja, die Hautdurchblutung zum Beispiel wird vegetativ gesteuert. Das bedeutet ohne mein Denken. Ja, autonom. Ja. Und auf diese, und meistens ist das ja ein bestimmtes Segment, das heißt, wir sind ja so wie ein Michelin-Männchen segmental angeordnet, ja. In einem bestimmten Segment wird jetzt eine bestimmte vegetative Schaukel verändert. Auch so Gewebeschichten gibt es ja ganz viele. Nein, das läuft wirklich so ringförmig. Ah, ringförmig. Also okay. Quasi jeder Wirbel hat einen Ring, okay. Und in dem Bereich wird jetzt ein Kältereiz, ja, gesetzt, ja. Das bewirkt einen vegetativen Response aus der lokalen Reflexzone heraus im Segment. Ja? Und wenn dort aber schon eine Störung war, dann kann es eben zu einer Entzündung führen. Das heißt, es wird dann heißer, es kommen Immunfaktoren hin, es kommen Immunzellen hin, es wird vielleicht auch mehr Histamin ausgeschüttet, was Teil eigentlich einer Immunantwort ist. Mhm. Es kommt zu einer Schwellung, zu einer Rötung, ja. Meistens aktiviert das dann auch die sensible Seite unseres Nervensystems, also die Schmerzfasern, ja. Dann tut's weh, mhm, ja. Dann kriegen wir mit, aha, da ist was nicht in Ordnung, ja. Mhm. Und wenn ich jetzt mit der Biene hineingebe, dann gebe ich sozusagen im Grunde Feuer ins Feuer. Mhm. Also es ist eigentlich fast wie ein bisschen das klassisch homöopathische Prinzip, dass ich das Gleiche mit dem Gleichen behandle. Wobei ich die Biene mit ihrem Gift, den spüre ich oft, nicht als homöopathisch bezeichnen würde. Die gibt ordentlich Gas. Also das Prinzip ist schon die fette Keule. Das Prinzip. Ähnliches mit Ähnlichem oder Gleiches mit Gleichem. Genau. Und im Grunde setze ich einen Reiz in einen Reiz. Ja, okay. Mhm. Und nicht das Gegenteil. Also nicht abkühlen, wenn es heiß wird. Und da reagiert dann sozusagen wieder das Vegetativ und Regulativ in die andere Richtung. Also vorher hat es sozusagen regulativ in die Entzündung reagiert und durch das sozusagen Reizgift oder Reizstoff in den wärmenden und vor allem das Bienengift selber, scheint dann sozusagen die Reaktion zurück in den Normalzustand zu bewirken. Also quasi es ist alles regulativ. Aber da hätte ich doch gleich die Frage, das ist ja eigentlich dann gegen meinen Körper, weil das ist schon wahrscheinlich schlau, dass er mir diesen Reiz schickt und auch diese Wärme schickt und diese, also ich meine, Fieber soll man ja vielleicht in diesem Sinn ja gar nicht behandeln, weil ja das sehr gut ist für etwas. Ja, wenn es einen Tag gibt, wo was wehtut und dann ist es vorbei, wird man eh nichts machen. Ach so, und beim Hexenschuss, Sie meinen praktisch, also wenn der am nächsten Tag vorbei wäre, dann ist es... Würden Sie es wahrscheinlich auch nicht einschmieren. Aber ist das nicht kontraproduktiv, wenn ich versuche, diesen praktisch durch den Gegenreiz des Bienengiftes, das zurückzudrängen, weil dann vernichte ich vielleicht die Heilwirkung meines Körpers. Nein, ganz im Gegenteil. Ich aktiviere sie. Das Problem ist, was Sie verwechseln, ist ein Unterdrücken eines Symptoms, was tatsächlich sehr gängig ist im medizinischen Kontext. Ja, hört man immer wieder. Ja. Nur Symptombekämpfung. Ja. Und da gebe ich zum Beispiel einen Entzündungshemmer. Ne? Der nimmt zwar jetzt auch die Entzündung weg und auch den Schmerz weg und so weiter, aber das, was die Ursache dahinter ist, das wird im Grunde dadurch eigentlich nicht berührt. Die Störung. Ja. Mhm. Und da fehlt dann unter Umständen diese Reaktion. Ja. Aber wenn Sie jetzt einen Schmerz, der unangenehm ist, und ich weiß, okay, da ist jetzt ein verschobener Wirbel, dann schaue ich, dass der Wirbel wieder gerade kommt. Wenn es wirklich so ein Zugluftgeschichte ist, dann weiß ich, okay, da war jetzt ein Einfluss thermischer Natur, ja, oder meinetwegen ein Sonnenbrand oder irgendetwas, ja, da weiß ich ja, was die Störung gesetzt hat. Ja, also ich kann sozusagen die Dinge quasi zuordnen und ich will ja eigentlich, dass der Organismus wieder in seinen Normalzustand zurückkommt. Und das doch, macht was unterstützend er, ist. Genau, das macht er über seine eigenen regulativen Mechanismen. Nur unterstütze ich ihn dabei. Mhm. Ja, und dann dauert das eben eineinhalb Tage und nicht drei Wochen. Verstehe. Das heißt, diese Störung, dann schickt der Körper rot werden, Entzündung, Schmerz. Und wenn ich dann jetzt die Biene da praktisch draufsetze, also in ihrer Emulsion, also das Bienengift, dann helfe ich, weil der Körper vielleicht halt nur seine Intensität hinkriegt und nimmt dankend zur Kenntnis, wenn wer am selben Strang zieht. Das wäre so die Idee. Ja, ich war beeindruckt. Das war die eine Geschichte, die mir geholfen hat. Die zweite war, dass ich mich geschnitten habe in einer Bienenwabe beim Ausschneiden und man dachte, wow, das ist jetzt echt ein Schnitt mit der Schere und das wird wieder heilen werden. Also das dauert wieder. Und es war in Honig getränkt und es ist innerhalb kürzester Zeit geheilt. Jetzt habe ich keinen zweiten Schnitt ohne Honig, ich kann es nicht vergleichen. Aber es war dann doch so, dass ich extrem verblüfft war, wie schnell das gegangen ist. Und das reichte mir als Eindruck. Und ich glaube, das auch nicht schlecht. Also für die Wundheilung, also da gibt es eine Heilpraktikerin in Deutschland, die auch uns immer wieder verblüfft, was sie alles macht. Vor allem auch in Bezug auf wirklich komplizierte Wundbehandlungen, auch mit multiresistenten Keimen drinnen und so weiter. Ja. Und da macht sie eigentlich nichts anderes, als dass sie Honig draufschmiert. Ja. Ich habe da beim Manuka-Honig eine Zeit lang gelesen in Neuseeland, wo es auch Forschung dazu gibt und man hat, und ich kann es leider nicht mehr zuordnen, wo ich das gefunden habe, dann schon bei einer bestimmten Menge, da geht es ja um den Wirkstoff, der heißt beim Manuka-Honig Methylglyoxal, und bei einer bestimmten Menge des Wirkstoffes kann man sehr wohl in medizinischen Studien zeigen, dass die Wundheilung bei vielleicht einem bestimmten Typus von Wunden einfach wirklich verbessert ist. Also da gibt's also auch wirklich das, was man üblicherweise sagt, es wäre schön, wenn es gäbe, nämlich Studien. Aber beileibe nicht bei normalen Honig. Also das ist eben, da gibt's eben diese eindeutigen Studien ja nicht. Aber eben diese Berichte von allen, denen es hilft und die damit wahrscheinlich helfen. Wahrscheinlich ist da nicht so viel Unterschied. Ja. Das Problem mit dem Manuka-Honig ist eben, dass er aus Neuseeland, glaube ich, kommt. Ne? Ja, aus der Südseemyrte. Das ist ein ganz bestimmter Strauch, den es nur und wahrscheinlich hat er dadurch, also, und es gibt ja auch diesen brasilianischen grünen Pollen und was weiß ich was. Ich finde, dass wir das alles nicht brauchen. Ja. Ja. Also unser Honig hat diese absolut die gleiche Heilwirkung wie irgendein anderer Honig auf diesem Planeten. Was ich auch glaube, ist, dass dass Zwiebel ganz gut ist, wenn man röstet in Öl und dann den Kindern auf die Brust tut, wenn sie einen starken Husten haben. Ja. Und mein Freund isst immer an Zwiebel, wenn er irgendwie anziehenden Schnupfen hat. Ja, das Prinzip gibt es ja zum Beispiel auch in der Homöopathie, dass man Zwiebel homöopathisch gibt bei Husten und solchen Sachen. Ne? Aber es gibt übrigens auch Apis in der Homöopathie, ne? Das ist dann das Bienengift potenziert? Eigentlich nicht das Bienengift, sondern die ganze Biene. Aha, zermörsert und aufgelöst in ihre. Naja, es wird ein Extrakt gemacht und dieses Extrakt wird dann potenziert, also verdünnt nach homöopathischen Regeln. Das ist zum Beispiel etwas, das ich verwende, Apis, ziemlich hoch, in Hochpotenzen, um Bienengiftallergiker zu behandeln. Mhm. Ja? Und jetzt gibt es ja unzählige Menschen, die sagen, Homöopathie ist nicht wissenschaftlich. Es gibt dann noch unzählige Menschen, die sagen, und es wirkt auch nicht. Aber jetzt sind Sie natürlich nahe dran an Menschen und bemerken dann, ob es wirkt oder nicht. Und Sie sagen ja. Ja, also zum Beispiel bei der Anwendung von Bienengift ist das schon sehr interessant. Also das größte Hindernis, jemanden Bienengift zu applizieren, das heißt zu spritzen. Mhm. Wir haben da ein Serum, das ich dafür verwende. Ja. Da also kann die Biene auf mit dem Giftstachel in einer Ampulle abgepackt quasi? Nein, das wird gesammelt durch ein Art Sieb oder eine Art Netz, das den Bienen sozusagen mit einem ganz schwachen Strom das Gift entlockt. Aha, ja? Okay. Die sterben auch nicht. Ja. Ja? Die spritzen sozusagen ihr Gift in dieses Dackerl da hinein und das wird dann extrahiert und gereinigt und standardisiert und das haben wir zur Verfügung als Apitoxin, als Bienengift. Mhm. Ja? Und da kann man dann sagen, okay, das ist das Äquivalent von einem Bienenstich und zwei Bienenstichen und so weiter. Ja. Und das wird verwendet zum Beispiel, um Gelenke zu infiltrieren oder Wirbelsäulenzonen zu infiltrieren oder so. Und infiltrieren bedeutet? Mit einer feinen Nadel in oder kurz unter die Haut eine kleine Quaddel zu setzen. Also eigentlich imitieren wir einen Bienenstich. Genau. Ja? Aber sie geht jetzt nicht in die Gelenke rein mit einer großen Nadel. Nein, das darf man gar nicht. Eben, das wollte ich nämlich fragen. Ja. Was darf man denn eigentlich alles als Arzt? Ich darf alles. Also wenn ich mich auskenne und die entsprechenden Richtlinien beachte, darf ich eigentlich alles anwenden. Ich habe die ärztliche Freiheit, eben auch Bienengift anzuwenden. Ne? Das ist ein bisschen wie bei den Lehrern, die haben auch Methodenfreiheit, die wehren sich dann immer, wenn man ihnen vorschreibt, sie sollen das so und so unterrichten, sie sagen, wir haben Methodenfreiheit. Ja, es gibt eine ärztliche Therapiefreiheit. Und das ist eigentlich eines der wenigen Sachen, auf Basis derer wir solche Dinge überhaupt machen können. Ja? Weil wenn ich jetzt sozusagen sage, ich kann nur diese Therapie nur dann durchführen, wenn sie FDA-approved oder sonst irgendetwas ist, ja, dann könnte ich die nie anwenden, weil sie nicht FDA-approved ist. Ne? Also FDA ist die Food and Drug Administration als Weißschild der Zulassungsbehörde in Amerika. Ne? Es gibt die gleiche Instanz in der EU und in Österreich und so weiter. Ne? Aber sie würden oder dürfen keine Gift dann in die Gelenke spritzen? Nein, das macht man nicht. Das macht man nicht, aber sie dürften es. Naja, wenn es wieder mein besseres Wissen ist, dürfte ich es auch nicht. Also da muss ich sagen, das hängt natürlich von meinem Wissensstand ab, ob ich etwas anwenden darf auch. Ja, also ich darf sozusagen keinen Schaden anrichten oder nicht einen bewussten Schaden anrichten, wenn ich eine Behandlung am Menschen vornehme. Genau, das ist der springende Punkt und der ist wesentlich. Sie dürfen als Arzt alles, aber nicht, wenn Sie wissen, dass es schadet. Ja, natürlich. Das ist ganz wichtig. Und wenn Sie nicht wissen, dass es schadet und Sie glauben, dass es nützt? Naja, das muss man dann das Setting so machen, dass man auf jeden Fall so vorsichtig oder sanft einmal probiert und einmal beobachtet, ob da irgendetwas auftritt, was verdächtig ist oder für eine Nebenwirkung oder eine unerwünschte Wirkung oder sowas spricht. Ne? Das wäre dann die gute imkerliche Praxis, wie es heißt, die gute ärztliche Praxis. Und wenn Sie die nicht einhalten würden und es wird was schief gehen, würden sich Leute zu Recht aufregen. Ja. Weil dann sagen die, na, der hat man das sofort und ohne nachzudenken gemacht, das würden Sie nicht machen. Würden Sie es machen, wäre das verwerflich und auch würden Sie belangt werden, auch natürlich. Weil der also Erfolg die ärztliche Therapiefreiheit setzt eine Riesenverantwortung voraus, die man übernimmt. Ja? Also ich muss natürlich dazu stehen können, was ich mache. Ich muss das argumentieren können. Ich muss sagen, auf welcher Basis ich das mache, was letztendlich vielleicht andere mit dem schon, also ich muss mich irgendwie erkundigen oder muss mich schlau machen, was für Wirkungen oder unerwünschte Wirkungen da zu erwarten sind. Ja, wenn es da gar nichts gibt, dann muss ich ganz, ganz vorsichtig anfangen, am besten mit dem Selbstversuch. Also viele Sachen probiert man dann einmal an sich selber aus. Ne? Herr Brack, ich würde es eher an den anderen ausprobieren, aber das darf man, da verstehe schon. Nein, also die großen Ärzte, ob das jetzt der Paracelsus oder der Hahnemann oder wer immer war, die haben das aber vor allem einmal an sich selber aus. Klar, weil man wird, weil der Einzige, den man sich dann beschweren kann, also, ist man dann selber. Ich kann sagen, dass ein Großteil der Therapien, die ich verwende, ich auch selber ausprobiert habe. Ja. Das heißt natürlich, dass ich gewisse Dinge nicht verwende. Das sind aber vor allem, ich habe zum Beispiel noch nie eine Chemotherapie geschluckt. Ja. Das bedeutet, was ist Chemotherapie? Also eine Chemotherapie ist eine Zellgifttherapie bei Krebs. Okay. Ja. Ich habe allerdings natürlich Patienten, die das vom Spital aus verordnet bekommen haben, Infusionen bekommen haben und so weiter. Das heißt, ich muss mich natürlich trotzdem mit den Nebenwirkungen von diesen Sachen beschäftigen, weil ich kann unter Umständen mit den komplementären Methoden diese Nebenwirkungen abfangen. Und ja? Zellgifttherapie ist praktisch Krebstherapie. Krebstherapie, dass gewisse Zellen absterben. Ja, Krebszellen sollen absterben. Und die Gesunden eben nicht. Und die Differenz. So differenziert läuft es dann ja nicht eben. Ab. Ja. Okay. Das haben Sie nicht ausprobiert, also selbst, ja. Nein. Ja. Aber die anderen Sachen, die ich eigentlich von mir aus verordne, die schaue ich, dass ich die alle kenne, ja. Weil ich auch wissen will, wie die Sachen wirklich wirken. Also, das gibt ein anderes Gefühl, wenn man jemanden etwas verordnet, was man selber kennt. Mhm. Ja. Und bei den Imkern weiß ich, dass die im Grunde alles einmal gekostet oder einen Stich abbekommen haben und so weiter. Das heißt, das sind Leute, die haben das ausprobiert, ja. Und die sind sozusagen mittendrin in diesem Geschehen. Das heißt, diese riesen Erfahrungsschatz von den Imkern, die ist natürlich eine tolle Grundlage von der Apitherapie. Ja, also das ist eine gute Zusammenarbeit, wenn man so will, ja, zwischen einem Produzenten von einem Heilmittel, aber auch einer, der so tief drinnen steckt in dieser ganzen Materie, dass er alles quasi ausprobiert hat. Ja? Also die machen sozusagen alle Überprüfungen seit Jahren oder Jahrhunderten, machen die, was wir klinische Studien nennen. Ja? Mhm. Die verwenden das alles. Ja? Die haben Kontakt mit den verschiedenen Giften, mit den Honig, mit dem Propolis, mit dem Perga, also diesen Larvenfutter oder so, ja, das ist für die alle sozusagen täglich Brot, ja. Es ist halt ein bisschen anekdotisch, weil es ist immer mit Einzelfällen dann zu tun, um die aber dann doch ein gesamtes Bild ergeben, irgendwann einmal. Ja, aber das darf man nicht vergessen, dass die meisten Medizin auf solchem Erfahrungsschatz aufbauen. Also ich habe mich viel beschäftigt mit den südamerikanischen Curanderos. Das sind, man könnte sagen, die Schamanen von Peru zum Beispiel. Die heißen Curanderos. Die arbeiten ganz viel mit Pflanzen. Ja, das sind aber teilweise ganz schön giftige Pflanzen. Ja. Mhm. Und wenn man die fragt, wie sie zu dieser Information kommen, welche Dosierung, welche Pflanze, wofür und so weiter, sagen sie, das habe ich von den Pflanzen selber. Mhm. Ja. Und im Grunde heißt das aber auch, also übersetzt für uns, die haben diese alle angewandt und wissen Bescheid. Ja. Also die haben sie auch eingenommen. Mhm. Ja? Bis zu einer Dosis, wo es für uns wahrscheinlich schon extrem tödlich gewesen wäre, aber die haben das erforscht, ja. Und aus diesem Erfahrungsschatz wenden sie das an. Das ist aber ein Teil der ihrer Ausbildung. In unserer Ausbildung schaut das etwas anders aus. Und da sind sie auch nicht alleine, sie sind wahrscheinlich begleitet, andere, die auch dabei sind. Es gibt dann Meister oder Lehrer, genau. Aber die meisten sagen, dass sie die Informationen direkt von den Pflanzen bekommen. Mhm, also das kann man für uns jetzt schwer übersetzen, weil wer spricht schon sozusagen bei uns mit Pflanzen? Ja, aber es ist die Sprechart, was das Schwierige ist. Wer kommuniziert das? Ja, klar. Mhm. Und wie kriege ich diese Informationen? Ne? Mhm. Aber das ist Erfahrung. Ist das eben anders. Das ist Erfahrungsmedizin. Ja. Und diese Tradition ist irre lang. Also diese erfahrungsmedizinische, vor allem mit Pflanzen, die ist ganz viel älter als jegliche moderne Medizin. Und ähnlich eben bei den Imkern, die entsprechend lange diese Erfahrungen haben. Und auch unser Imkerlehrer Schittenhelm hat gesagt, also er macht keine Heilsversprechen den Leuten. Er sagt immer, bei mir hilft es gegen. Und wissen das eigentlich als Arzt? Können Sie so ein Versprechen machen, dass das helfen wird? Oder würden Sie sowas tun? Ja. Oder wie machen Sie das dann? Wie sagen Sie es den Leuten? Ja, ich sage immer, ob Sie wissen, was das Wort Therapeut heißt. Ich weiß es jetzt, begleiten. Genau. Und Habe ich jetzt vergessen, dass es besser wird oder auch, es kann auch schlechter werden, aber es ist, bei Begleiten ist es immer dabei und was ist schon schlecht? Naja, ich begleite sie auf einem Heilprozess. Schon, das Wort Heil steht schon dabei. Ja. Okay. Ich ja, schon. Ich bin Doktor der gesamten Heilkunde. Aber wenn ich jetzt sterben würde und ich Sie bitten würde, dass Sie mein Sterben begleiten, würde ich das immer noch therapeutisch nennen. Ja. Obwohl nichts heile wird. Ja, ich habe auch nichts dagegen, das zu begleiten. Aber das wäre dann eine Erweiterung des Heilverständnisses. Nein, in meinem Verständnis ist das nicht unbedingt was anderes. Mhm. Weil da passieren sehr, sehr wesentliche Dinge. Manche sagen die wesentlichsten überhaupt in diesem Sterbeprozess. Ja. Ja. Und wenn man das sozusagen gut hinkriegt, dann war es auch eine Heilung. Ja. Würden Sie zum Beispiel... Also wenn einer sozusagen wirklich in Frieden ja. gehen kann, dann ist das eine Heilung. Ja, ich denke auch. Ja, aber nicht mehr in dem Sinn, dass wir Leben verlängern und Überleben sichern und so, sondern das ist halt ein ganzheitlicher Heilungsbegriff. Ne? Und dann steht aber vielleicht in der Pate, er hat den Kampf verloren. Ja. Würden Sie jemals Krebs oder so als böse bezeichnen, bösartige Zellen? Ja, leider schon. Also mache ich leider schon noch. Inwiefern leider? Weil sich da bei mir gerade ein ziemliches Umdenken sozusagen breit macht oder ich mich da sozusagen gerade in einem Prozess befinde, der auch sehr kritisch ist der Nomenklatur gegenüber, die wir verwenden. Ja. Also wir haben das ist jetzt 7 Jahre her, zusammen mit einer Kollegin in Korneuburg ein Gesundheitshaus gegründet. Und die Idee war eigentlich eben nicht ein Krankenhaus, sondern ein Gesundenhaus zu, als ärztliche Praxis war das unser Name. Ja? Das heißt, die Ausrichtung war Erhaltung der Gesundheit, Wiederherstellung der Gesundheit und so weiter und nicht Bekämpfen der Krankheit. Ja? Und wenn man das übersetzt, ist es natürlich auch nicht gut, wenn man von einer bösen Zelle redet. Mhm. Ist aber auch nicht gut, dass man von einer guten Zelle redet. Naja, eben. Aber das Böse ist halt bei uns irgendwie mit will ich nicht und weg damit und so weiter. Ne? Und ausradieren und zerstören und vernichten und so weiter. Ne? Das ist das Böse. Ja? Oder verlieren wenn man unterliegt. Ist halt ganz tief in unserem christlichen sozusagen Gedankengebäude oder Philosophie oder Spiritualität drinnen, leider. Ja. Das ist leider, weil die Menschen wissen gar nicht, wie stark Wörter oder Nomenklatur da eigentlich auf ihr Bewusstsein oder Unterbewusstsein wirkt. Aber ich möchte schon auch das Wort gut dann genauso anzweifeln, weil vielleicht ist es ja wirklich, dass man einen Schritt weiter nach außen geht, um es ganzheitlich zu sehen, dass Gut und Böse halt Aspekte sind, die in einer bestimmten Ebene wichtig sind, dass man sie auch benennt. Genau. Aber die Schicht da außen rundherum, die kennt diese Art der Beschreibung vielleicht gar nicht. Ja, und vielleicht also, wäre das. Was Sie meinen, ist ja, dass man aus der Dualität rausgeht, ne? Und dass man einfach sagt, okay, man kann sie auch sozusagen mit Ordnungen, da ist eine Harmonie und da ist eine Disharmonie oder sowas, kann man ja zum Beispiel auch sagen. Ja? Also zu einem Krebsgeschwür kann ich auch sagen, da ist irgendeine Disharmonie in der Struktur, in allen Vorgängen, die entsprechen nicht sozusagen dem harmonischen Ablauf einer normalen Gewebefunktion oder normalen Zellfunktion. Ne? Und man kommt aber sozusagen aus dieser Dualität nicht so leicht heraus. Mhm. Ja? Aber gerade bei Krebs ist da für mich, deshalb sage ich leider, so ein Problem, wie benenne ich es. Ich sage jetzt im Moment, oder ich versuche den Patienten das eher in die Richtung zu erklären, dass sie einen Teil ihres Körpers oder ihrer Zellen quasi die haben sich in eine Richtung entwickelt und gleichzeitig aber auch sozusagen vom System entfernt. Mhm. abgeschnitten. Und man kann das heute wirklich auch auf der molekularen Ebene sehr gut sehen, dass die tatsächlich so eine Schutzhülle sich aufbauen, durch die dann quasi auch nichts mehr reinkommt. Ja, vor allem zum Beispiel auch keine Immunzellen oder meinetwegen irgendwelche Heilstoffe, die kommen da gar nicht rein. Mhm. Ja. Und wir versuchen die ganze Zeit diese Dinge dann noch zu bombardieren, ja, also mit Strahlen und mit Giften und so weiter. Ne? Und wahrscheinlich ist es viel sinnvoller, diese Abgrenzung, sich aus dem System rausnehmen, wieder rückgängig zu machen und zu sagen, ich lade dieses Ding, was da drinnen ist, ein, wieder zurückzukommen. In Kontakt zu treten. In Kommunikation zu treten, mhm. Weil das eigentlich in der gesamten Regulation für den Körper wahrscheinlich überhaupt kein Problem wäre, mit dem dann richtig umzugehen. Was ja im Normalbetrieb ja scheinbar oft der Fall ist, nicht? Dass irgendwelche permanent Zellen dann, die werden eben eliminiert und wenn alles funktioniert, ja. Alles gut. Also es gibt ein Programm, das heißt programmierter Zelltod, mhm. Und das ist ein normales Programm einer Zelle. Also das ist ein normaler Vorgang. Ja? Wenn die alt ist oder wenn sie zu viel ist oder nicht mehr gebraucht wird oder was weiß ich, wird dieses Programm von der Zelle selber als Apoptose-Programm angeschaltet. Diese Zelle braucht, um dieses Programm einsetzen zu können, ein Mindestmaß an Energieniveau. Und wenn sie das nicht hat, dann kann sie dieses Programm nicht mehr anschalten. Ja, wie alle Schalter ein bisschen Energie braucht, dass man sie betätigt. Genau. Sonst wären sie keine Schalter. Und in diesen Zonen, wo dann der Krebs ist, ist einfach ein chronischer Energiemangel. Und damit, wir sehen ja Energie nicht nur quantitativ, sondern auch als Qualität. Das heißt, es ist ein Mangel an Information. Aber das ist typisch für etwas, was sich von der Gesamtinformation abgetrennt hat. Mhm. Ja? Und wir versuchen das auch sozusagen bildlich den Leuten zu vermitteln, dass sie quasi das wieder zurückholen ins System und Vertrauen haben, dass ihr System mit dem wirklich gut umgehen kann. Ja? Und wir da braucht wissen, man halt viel Mut, nicht? Also ich meine, Vertrauen haben. Ja, und man braucht vor allem Therapeia, das ist Begleitung. Mhm. Man braucht um so einen Prozess zu machen, weil der involviert massive Ängste, Zweifel, die Menschen folgen lieber irgendeinem Befehl von außen, als dass sie sich mit diesen Dingen innerlich sozusagen jetzt von sich aus einfach trauen, sich zu beschäftigen. Aber es gibt immer mehr Leute, die machen das, also die machen das spontan. Also die haben irgendwie so eine starke intuitive Kraft in sich, dass sie sagen, so, Ich konfrontiere mich jetzt wirklich mit dem, was da in mir falsch läuft. Ja? Und kann natürlich auch schiefgehen, dieser Weg. Es kann aber auch der andere Weg schiefgehen. Ja. Und man kann das ja dann schwer vergleichen. Natürlich wird es Fälle geben, wo es einfach gescheiter ist, den herkömmlichen Weg zu gehen, weil man weiß, der funktioniert einfach auch sehr gut. Keine Ahnung, irgendein Stückerl wegschneiden ist schon super, wenn es hilft. Genau. Das nennen wir dann Tumorreduktion und so weiter. Aber im Grunde ist es ja auch gar nicht einmal so wichtig, welche Methode wir einsetzen. Mhm. Natürlich ist es wichtig in Bezug, da gibt es Erfahrungen und so weiter. Aber jetzt abgesehen von dieser ganzen wissenschaftlichen, die ich nicht mindern will, den wissenschaftlichen Hintergrund und die Erfahrung. Also ich meine, dass Leute angefangen haben, Organe zu operieren und das ist unglaublich, was da passiert ist im Laufe der modernen Medizin. Ja. Aber was ich heute merke, ist, dass jeder dann doch irgendwann vor der Entscheidung steht, was ist sozusagen mein tiefstes Gefühl, was wirklich jetzt der richtige Ansatz ist. Ja? Und wenn das ist, eine Operation machen und nachher eine Strahlentherapie und nachher eine Chemotherapie und vielleicht noch nachher irgendeine Immuntherapie, die Leute sind ja mittlerweile sehr informiert, was es alles gibt. Ja, also das Internet macht sehr viel möglich. Ja, das, was früher vielleicht gar nicht da war. Ja, und dieser Mensch sozusagen wirklich dahinter steht und das tiefe Vertrauen hat, das ist mein Weg. Ja, dann ist es ein guter Weg. Mhm. Dann funktioniert das auch gut. Ja, das ist meine Erfahrung. Mhm. Und wenn Sie etwas machen, wo sich innerlich eigentlich alles sträubt und Sie sagen, das will ich eigentlich überhaupt nicht und ich glaube nicht dran und so, ja, dann sollte man es lieber lassen. Und kann man es auch delegieren, dass ich zu Ihnen komme und sage, bitte machen Sie das, diesen Weg, ich bin da jetzt echt nicht gut im Internet, ich kann mich auch nicht damit wirklich gut auseinandersetzen, dass es sinnvoll ist. Ja, ich kann dann würden Sie sagen, ich Sie helfen dabei. Ich kann ein paar Landkarten aufbreiten und sagen, was es gibt. Ja. Okay, das würden Sie. Und Sie würden nicht zögern, die dann auch zu besprechen, diese Landkarten. Das ist ja Ihr Job. Ha. Und was mich fasziniert hat, das ist ja, glaube ich, das Systemische oder was ist ein System und was ist Information? Und Information ist eigentlich eine Grenze zwischen zwei Systemen. Das finde ich sehr interessant. Was ist die Information, dass jemand ein bösartiger Lehrer ist? Naja, offensichtlich gibt es ein benachbartes System zu nicht bösartigen Lehrern. Das heißt, die Information bösartig ist, es ist eine Grenze zwischen denen und denen. Und das finde ich faszinierend. Und wenn man davon ausgeht, dass eigentlich wir im Universum ja eigentlich auch ziemlich verloren wären ohne Grenzen, dann ist also die Abgegrenztheit einer Zelle, eines Körpers ja schon eine großartige und wichtige Angelegenheit. Und wie da jetzt Bienen mit dazu spielen, in diese verschiedenen Zonen auch zu kommen, das ist hochgradig faszinierend. Weil letztlich ja praktisch auch wie jede andere Therapie, auch die Apitherapie, diese Grenzen dann in der einen oder anderen Art überschreitet. Ich weiß zwar nicht, was Sie genau meinen mit Information zwischen Grenzen, aber es macht sozusagen uns natürlich unterscheidbar. Es macht uns auch einzigartig, ja, dass wir ein Individuum sind und eine Grenze haben. Ja. Ja, und dann sagt man, ein Eingriff, das ist ja praktisch dieser grenzüberschreitende Einverständnis holen und so weiter. Ja, klar. Und das, was finde ich super, dass nicht jeder darf. Ja. Das wäre dann ein Übergriff. Genau, na, das passiert ja. Na, und im sexuellen Penetration ja, ja. Ist ja auch nur mit Einverständnis wirklich gut möglich. Ja. Rechtlich und, wie sagt man? Aber man nennt es auch Vereinigung. Also auch so, interessant. Ja, schon. Na sicher, aber was passiert denn bei diesen MeToo-Geschichten? Also jemand übertritt Grenzen ungefragt, ja? Oder es ist schon dieser Grenzübertritt ein wesentlicher... Gut, jetzt haben wir einen Kreis aufgemacht. Ja. Was sollten wir in dieser Situation jetzt noch besprechen? Also, was mir vielleicht wichtig ist im Ansatz, was ich jetzt zum Beispiel sage, es ist ein naturnaher Ansatz, ja, ist, dass ich tatsächlich Beobachtungen aus der Welt der Bienen, also menschliche Beobachtungen von Bienen, ja, in gewisser Weise umsetze auf Therapien oder Hilfestellungen für ein ganz anderes System. Ja, nämlich das menschliche System. Ja. Aber das ist ein neuer Aspekt, den ich jetzt bei Ihnen kennengelernt habe. Ich hätte geglaubt, Apitherapie ist einfach das Anwenden von Produkten aus dieser Bienenwelt, Atemluft, Bienenstockluft. Und Sie sagen, Informationen aus der Beobachtung des Systems Biene übertragen Sie auf das System Menschen. Ja. Also da habe ich auch wirklich viel gelernt vom Roland Berger, ne? Die machen ja so eine Art Fortbildung. Es ist eigentlich ein Arbeitskreis von Jungimkern, die naturnahe Imkerei betreiben. Und meine Frau ist da auch dabei und letztendlich bin ich irgendwie auch dabei, weil ich sowieso auch bei der Apitherapie dabei bin und so weiter. Aber was dort im Grunde, wenn ich dort zuhöre, besprochen wird, ist für mich hochspannend, wie die, also im Grunde zum Beispiel haben Bienen ja auch gesundheitliche Probleme, ne? Die sterben auch manchmal, ganze Völker, ne? Und für mich sind das unglaubliche nahe Verhältnisse eigentlich zu dem, was möglicherweise auch uns betrifft, ja? Ich meine, es gibt ja diese Aussagen, wenn die Bienen sterben, dann werden wir auch nicht mehr lang da sein. Und ich glaube, das ist so. Weil wir tatsächlich nichts mehr zum Futtern haben und was weiß ich was. Also wenn das Ökosystem Bienen eingeht, dann wird es nicht mehr lang dauern. Weil die sozusagen diese Parallelevolution zwischen uns Menschen und den Bienen, die ist schon sehr lange. Das sagt der Wissenschaftler Karl Greilsheim. Jetzt, er sagt weniger jetzt, weil wir damit nichts mehr zum Essen haben, weil die Bienen vielleicht dann die Mandelblüte und Kaffee oder so extra bestäuben und Marillen, sondern wenn es den Bienen schon so schlecht geht, dass sie sterben, dann sind die Umweltbedingungen so katastrophal, dass wir auch sterben, weil wir auch in unseren Bereichen dann nichts mehr zum Futtern haben. Da braucht man jetzt die Bienen gar nicht extra so als Bestäuber noch dazu nehmen. Aber dann ist alles schon so schlecht, ja. Genau, das ist ein Aspekt, aber das Gleiche könnte ja auch mit den Regenwürmern oder sonst was passieren. Ja, und genau. Aber wenn es keine Regenwürmer gibt, gibt es uns auch nicht mehr. Ja, ja, genau. Weil es so deppert ist alles, ja. Aber die Probleme, die, also man sagt ja auch, es sind Bioindikatoren, die Bienen. Ne? Und da, wenn man da ein bisschen schaut, was zum Beispiel das Thema, wir haben einen großen Ernährungsschwerpunkt hier in der Praxis, ja. Also wir beschäftigen uns total viel mit Ernährung und Medizin. Ne? Und wenn man dann schaut, aha, die sind an einem Ort gestanden, wo wirklich konventionelle Landwirtschaft ist und die anderen stehen an einem Ort, wo total naturnahe Wälder, Wiesen, was weiß ich, was ist, was es ja kaum mehr gibt, ja. Aber da kriegst du einfach mit, welche Belastungen aus einer, zum Beispiel einer Nicht-Bio-Landwirtschaft kommen, ja. Und das ist das Gleiche, was wir kriegen. Trinken mit dem Wasser, essen mit unseren Lebensmitteln. Lärm atmen, in der Gasse. Atmen mit der Luft, ja. Möglicherweise auch Veränderungen von Lichtverhältnissen. Ich habe vor kurzem gelesen, dass wir lichtverschmutzt sind. Ja, es ist, wenn man den Planeten von außen betrachtet, ist so viel Licht, dass man quasi gar keine Nacht mehr hat. Ja, oder von uns sieht man die Sterne gar nicht mehr. Und es gibt angeblich Kinder in der Stadt, die haben noch nie einen Sternenhimmel gesehen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist für mich eine der grundlegendsten Erfahrungen, dass man irgendwann einmal unter einem Sternenhimmel gestanden ist, ja. Weil das ist ja sozusagen das Universum da draußen, ja. Und du fühlst dich ja, du sollst dich ja auch dann, glaube ich, sehr klein fühlen und trotzdem merkst du, aha, das ist das Riesenuniversum und wir sind da nur ein kleiner Teil davon, ja. Aber wenn du jetzt praktisch nur mehr vor deinem Computer sitzt, hast du diese Erfahrung nicht mehr, ne? Na, die Zyklen werden halt abgelöst, also die Mondzyklen von irgendwelchen Software-Updates-Zyklen. Ja, aber das ist nicht natürlich. Ja, ja. Und die Evolution hat uns schon stark gemacht im Natürlichen, also absolut, in dem, was wir bisher erlebt haben. Und die Parallele, die vor allem was Vergiftung betrifft, das ist schon sehr wichtig. Also mein Grundglaube ist, dass das unser größtes Problem ist. Also dass wir uns sozusagen vergiften. Mit all unserer Umgebung. Ja, mit dem, was wir Menschen, also nicht die Klimaveränderung, das ist möglicherweise gar nicht so sicher, ob wir da voll verantwortlich dafür sind, aber dass wir uns vergiften, ja. Der Plastikmüll, der Petromüll, die Chemie in der Landwirtschaft, die Medikamente, der Feinstaub, die Schwermetalle, unglaublich, Radioaktivität, ja. Also wenn man sich das alles überlegt, ja, dass täglich, ich weiß nicht, 100 neue chemische Substanzen in die Umwelt kommen, die es vorher noch nie gegeben hat und solche Sachen, Das ist meiner Meinung nach die größte Bedrohung, unter der wir sozusagen leben oder wo wir wirklich aufpassen müssen. Aber gleichzeitig sind ja die Menschen immer älter geworden. Eigentlich ist die Beobachtung das genaue Gegenteil. Ja, wir sind immer mehr, wir sind immer älter, nur in welchem Zustand? Ich glaube, dass die Gratiszeitungen den mentalen Zustand massiv verschlechtern. Nein, aber die Frage ist ja tatsächlich, ob wir von der Qualität ein Leben führen, das wirklich eben die ganze Qualität hat. Ja? Also das bezweifle ich zum Beispiel, dass es sinnvoll ist, einfach um allen Preis 100 Jahre alt zu werden und die letzten 15 Jahre irgendwie herumgeschoben zu werden. Das bezweifle ich, ob das sinnvoll ist. Ja? Das ist auch so ein heißes Thema in der Medizin. Ja? Mhm. Wann ziehst du dich mit der Therapie zurück? Wann lässt du sozusagen einen natürlichen Vorgang von Sterben einfach zu? Mhm. Ja? Nein, das muss irgendwie hinausgezögert werden. Aber wir handeln uns meiner Meinung nach da immer mehr oder denken Sie, ich meine, das ist tragisch, wenn Sie in der Familie einen Patienten mit Alzheimer haben, ja. Das ist irre tragisch für die Umgebung. Manchmal ist es auch schlimm, weil man merkt, diesem Alzheimer-Patienten geht's auch nicht gut, ja. Manchen geht's auch gut, also die sind relativ entspannt mit der ganzen Situation. Aber oft ist auch in der Pflege wirklich ein Problem, dass dann rassistische Äußerungen praktisch gemacht werden von Alzheimer-Patienten, die ihr Leben lang nie rassistisch waren. Ja, aber oder jetzt von einer Pflegerin praktisch betreut werden und die dann einfach beschimpfen. Ja, ganz schlimme Sachen passieren. Für beide Seiten nicht schön. Aber was, da fragt man sich, was führt denn dazu, dass der Körper eigentlich ziemlich gesund ist und das Hirn so krank, ja, so degeneriert, ja. Auch da bin ich wieder eher optimistisch. Früher war das halt mit 30 Jahren, dass man dann halt an den blödesten Umständen im Bauch, sage jetzt mal Blinddarm, gestorben ist. Jetzt wird man halt sehr alt und hat dann eine Zeit lang Alzheimer und das ist ein sehr blöder Umstand, aber die Zeit vorher ist schon ziemlich lässig. Das frage ich mich, ob das nicht trotzdem eigentlich schon früher ein starker Verlust an Qualität war. Ja, also ja, wenn man sich überlegt, warum das passiert und so weiter, es gibt starke Indikatoren, die darauf hinweisen, dass die Leute eigentlich unter einem chronischen Entzündungs- und Stresssyndrom leiden, ja, das dann letztendlich zu dieser Neuroinflammation und Neurodegeneration und so weiter führt. Ne? Und da kann man mit Ernährung und die einer Gifte, ja, besseren also die, Lebensweise. Ja. Es gibt große Anhänger von der Theorie, dass es eigentlich Schwermetalle und ähnliche Substanzen sind, die letztendlich das Hirn kaputt machen. Mhm. Ja. Also Schauen Sie an, was vor einer Zeit war der Goldstandard Fischöl in der Therapie. Auch zum Beispiel von Kindern mit ADS, ADHS, neurogene Erkrankungen, ja. Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl, ne. Aber kriegen Sie heute einmal ein unbelastetes Fischöl, ja. Die Fische, aus denen das gewonnen wird, das sind Kaltwasserfische, die im Ozean leben, die sind in der Nahrungskette so weit hinten, dass sie diese ganzen Gifte in sich speichern und noch dazu im Fett speichern. Diese anreichenden, das ist ja auch bei den Imkern ein Problem mit den alten Varroa-Bekämpfungsmitteln, dass sich die im Wachskreislauf angereichert haben. Also insofern ist diese Toxinkette und unsere Belastungen, Das ist, finde ich, also wir haben ja da ein Mittel, das hat jetzt mit den Bienen nichts zu tun, aber das ist so eine schwarze Erde und die kann viel, aber unter anderem kann sie einen auch helfen zu entgiften. Ja, das ist wir nennen diese Wirkung Chelatbildner. Also Gelat? Chelat. Chelat. Chelate sind Verbindungen zum Beispiel aus einem großen Molekül, das ein Schwermetall bindet und so weit ausschleust, dass es den Körper verlassen kann. Ja? Da können zum Beispiel Algen dazu und die Gerstengras gehört dazu und dann gibt es andere chemische Formeln und unter anderem auch das, was wir verwenden, sind Huminsäuren, ja? Mhm. Und Fulvinsäuren. Und in der Kombination, dass es auch mineralreich ist, kann man sozusagen sagen, wir bereiten die Basis wieder vor, dass die Giftstoffe raufkommen, dass die guten Stoffe wieder reinkommen. Ne? Und dann sind quasi zumindest Reste von Toxinen, die halbwegs leicht einmal wieder rausgehen, sind dann schon einmal weg. Mhm. Ja? Also das sind Dinge, die auch wirklich sehr stark helfen, dass wir solche Therapien wie die Bienen gut anwenden können. Ja? Also dass wir sozusagen die Gesundheitsdefinition, die ich eigentlich verwende und einige natürlich, mit denen ich zusammenarbeite, heißt, dass es eine optimale, gute Regulationsfähigkeit des Systems gibt. Ja? Mhm. Also Leben ist gekennzeichnet, dass alles Mögliche passiert, dass Stressmomente kommen, dass Hungerphasen kommen, mhm. dass Krankheiten kommen, was immer auch. Ja? Die ein dynamisches Gleichgewicht ja. zum Ausschlagen bringen. Genau, und dass es immer wieder über die Regulation zu einem integren Organismus, der weitergehen kann, der weiterleben genau. kann. Ja, das ist eigentlich diese Regulationsfähigkeit ist eigentlich, oder das Potenzial oder die Stärke ist eigentlich eine Definition von Gesundheit. Genau, weil ja. die das nicht hatten, die gibt's eh schon nicht mehr. Zum evolutionär. Beispiel, ja, in der Evolution, aber natürlich auch die, wo man merkt, dass es, wir nennen dann umgekehrt, das Regulationsstarre, wenn einer Schwierigkeiten damit hat. Und das kann zum Beispiel auch Schwierigkeit sein, Dinge aus dem Körper rauszubringen, die eigentlich schon lang rausgehören. Ja? Also das sind typische Vergiftungserscheinungen, ne? Regulationsstarre. Und wenn ich jetzt schaffe, dieses System wieder sozusagen mehr in die Regulation zu bringen durch entgiftende Maßnahmen, ausleitende Maßnahmen, dann wirken Mittel, die ich in der Regulationsmedizin, wie zum Beispiel Bienengift oder so, anwende, dann wirken die einfach wieder optimaler. Mhm. Ausleitende Maßnahmen, also da gibt es auch Lymphdrainage oder Schröpfen ja, oder ja. Aderlass oder ja, all das, alles. Was praktisch etwas wieder hinausbringt. Ja. Aktivierung des Darmes. Weil sonst ist es ja einfach Schwitzen, also Harn, Darm. Schweiß und Darm, das was, ja, oder Stuhl, die Atemluft, ja, ja, ja. Wieder, und die traditionelle, jetzt hätte ich gesagt, chemische Medizin, nein, die traditionelle chinesische Medizin hat ja auch eine andere Denk- und Beschreibungsart für all diese Vorgänge. Und das ist so schwer auch zu übersetzen aus diesen verschiedenen Welten. Ja, aber die Regulationsmedizin ist zum großen Teil eigentlich integrierter Bestandteil ja. der Ganzheitsmedizin. Ja, ja. Und regulative Maßnahmen, ob das jetzt eher so feinstofflicher Natur sind, wie man vielleicht Homöopathie beschreibt, oder direkte Reiztherapien, wie zum Beispiel die Anwendung von einem Bienengift, das setzt voraus, dass das System einen Regulationsprozess einfach überhaupt machen kann. Ja. Ja, und wenn ich, da gibt es natürlich schon Hinweise in der Anamnese, aber auch in der Laboruntersuchung, ja, wenn ich merke, das ist total starr, dieses System, ja, dann muss ich zuerst einmal schauen, dass ich das wieder in die Regulation kriege. Und das ist schon eine Wahrnehmungsfrage und eine Ausbildungsfrage dann sicher, dass sie überhaupt merken, dass es wieder anfängt zu regulieren. Wie kriegt man das mit? Da muss man ja wissen. Naja, zum Beispiel, dass einer plötzlich wieder anfängt, Fieber zu kriegen. Ja, genau, okay. Das wäre zum Beispiel, es gibt eine ganz interessante Untersuchung, die nennt sich Herzratenvariabilitätsmessung. Ja, Ist es das, was unser Hausarzt gemacht hat? Er hat den Puls genommen, hat irgendeinen Spiegel, einen Pulsationsspiegel gehabt, den er dann hinter den Kopf so verdreht hat, und er hat aber an Puls irgendwas abgelesen, ob das Medikament wirkt, das er verschrieben hat. Homöopathie. Das ist wieder was anderes. Aber kennen Sie das? Das ist der Nocher-Test. Was ist das? Kennchen. Das ist ein energetischer Test, ähnlich wie die Kinesiologie über den Puls. Und der hat ihm das auf den Kopf gelegt, wann er es wirklich wissen wollte, und hat gesagt, okay, das wirkt jetzt bei dir oder bei dir wirkt es nicht. Stimmt. Ja, ist das gut? Das ist ein energetischer Test, ja. Mhm. Kann man schon verwenden. Okay. Verwende ich auch. Geht relativ schnell und läuft nicht übers Denken. Ne? Ja, ja. Und er war ein praktischer Aber Arzt. Aber das, was ich meine, ist eine Art 24-Stunden-EKG-Messung. Okay. Da misst man aber auch die Atmung. Und diese Rhythmen und wie schnell das Herz schlägt und wie langsam und wie hoch die Amplituden sind und so und wie die Atmung dazu passt, diese Rhythmen werden mit logarithmischen Untersuchungen auf Regulation untersucht, beziehungsweise auf Starre. Ja. Und Starre gibt sicher einen Starre-Parameter K, den man messen kann. Also das ist sicher Zahlenwert. Da merkt man eigentlich, kann der in der Phase überhaupt nicht reagieren. Der zieht einfach ein starres Programm durch. Ja. Und die sagen, also die Forscher der Grazer Uni, die sagen, je variabler und regulativer diese Ergebnisse sind, desto gesünder ist dieser Mensch. Ja. Mhm. Also das geht vor allem natürlich über die Balance des Vegetativums zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Mhm. Ne? Also diese zwei Spieler, die machen eigentlich diese innere Regulation, autonomes Nervensystem. Ja, das macht sozusagen unabhängig von unserem Denken alles. Ja, und die regulieren sich gegenseitig. Ja, natürlich im Tag eher der Sympathikus, ja, in der Nacht eher der Parasympathikus, ja. Aber alle Prozesse sind eigentlich von beiden Seiten innerviert. Ja, und die machen diese Balance. Ich glaube, dass man, wenn man ein Messgerät hätte, das misst, wie oft jemand seufzt, dass das auch was sagen würde. Weil ich glaube, das Seufzen, das ist schon eine ganz spezielle Geschichte. Das gibt's nur, ich weiß nicht, das haben ein Tier, also unser Hund hat's auch, aber ich seufze zum Beispiel bei schwierigen Themen irgendwo, irgendwann, immer irgendwie. Also praktisch so dieses, und da gibt's doch die, früher hat man die Emotionen immer so gemessen am Gesichtsausdruck, aber man ist davon dann übergegangen, das auf die Art zu atmen, also da gibt's einen interessanten Zusammenhang. Ich glaube, dass das Seufzen genauso eine Schnittstelle ist, es eigentlich was von irgendeinem Regulierungsmechanismus nach außen bringt, wo es uns dann wirklich nicht nur vegetativ, also nicht vegetativ ist, sondern wirklich zugänglich ist. Das ist eine Röhre, wo man hineinhören kann. Tief durchatmen, ja, das passt alles dazu. Und das wird so ausgelöst, ja. Das heißt aber, jetzt um die Apri-Therapie abzuschließen, Sie sagen, dass die Elemente daraus gut helfen, braucht es vorher eigentlich einen Zustand, der Regulierungen zulässt. Ja. Ja. Würde ich schon sagen. Und dann haben Sie in der Apri-Therapie ein schönes erweiterndes Programm, um die Immunabwehr zu unterstützen. Also wir können ja zum Beispiel auch unterstützend bei Infektionen, das ist schon noch, also quasi diese alternativ-antibiotische Wirkung ist schon sehr wichtig. Ja. Auch also, eben zur Wundheilung. Also. Ja, aber auch bei, was weiß ich, zum Einnehmen zum Beispiel von Propolis, bei viralen oder auch bakteriellen Infekten. Eine Freundin von mir hat immer Propolis zu Hause, wenn sie sich komisch fühlt, in der Früh eins auf die Zunge tropfen, und sie sagt, das wirkt sicher. Also das wäre jetzt sozusagen eher eine direkte Wirkung, weniger jetzt im Sinn von einer Regulation, sondern wo ich wirklich sage, okay, da verhindere ich was. Ja. Was schon immer wieder auch gesagt wird, ist, dass Berufsimker oder Imker, Hobbyimker, sich schon schützen sollen vor Bienenstichen, weil man schon eine Allergie auch entwickeln kann. Also so ist es nicht, dass es nur lustig ist. Ja, aber der Roland Berger zitiert da ganz andere Studien, die sagen, dass gerade die viel gestochen werden, viel weniger Allergien haben als die nur selten gestochen werden. Also Also das, es scheint auch sozusagen einen Bereich zwischen wenig und viel zu geben, wo dann vielleicht ein Fenster ist, wo man eher dann sich entscheiden muss, schaue ich, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr gestochen wäre oder dass ich noch mehr gestochen werde. Ja? Also wir wissen eigentlich zu wenig, wie solche Allergien wirklich entstehen. Wieso einer allergisch reagiert und der andere nicht. Also das würde ich sagen, generell halte ich die Bienenstiche für gesund. Ja, also das im Kontext sozusagen von dem wie unsere Reaktion drauf ist und so weiter, ja, also abgesehen jetzt einmal von dieser Überreaktion im allergischen Sinn, halte ich die eher für gesund, die Bienenstiche, ja. Ich meine, es ist nicht angenehm, aber man kann auch oft zuschauen, wo die Leute gestochen werden. Das ist auch interessant, ne? Ich werde ständig im Kopf gestochen. Ja. Und das ist, wenn jemand im Haar ist, also das dauert 5 Sekunden, es ist immer klar, dass sie stechen wird. Ja, aber das, meine das, Oma, ja. Das ist offensichtlich sozusagen jetzt, wenn man der Biene sozusagen zutraut, einen gewissen Blick zu haben, der sich massiv unterscheidet von unserem Blick, ja. Also ich glaube, die haben einen viel energetischeren Blick, weil die reagieren auf die Sonne und ich weiß nicht was, ja. Dann steuern die vielleicht auf einen Teil von dem Menschen, in dem Fall sie, ja, der eher da energetisch interessant ist, ja. Und vielleicht ist bei ihnen der Kopf da sehr interessant, ja. Also, ja. Naja, klar. Andere werden hauptsächlich irgendwo am restlichen Körper gestochen. Ne? Und sie machen das nicht zufällig, also die greifen richtig an. Also wenn es darum geht, also da muss jetzt irgendwas verteidigt werden, da werden fünf Frauen, also Bienenweibchen, Arbeiterinnen abgestellt und die flingern dann wirklich an, die machen den Job und die fliegen ganz gezielt volle drauf, ja. Ja, ja. Das ist nicht so. Habe ich auch schon erlebt. Ja, schön. Gestern war ich laufen und ich gehe ganz gerne am Wochenende immer länger laufen, so 2 Stunden oder so, 2,5. Das sind dann immer so 10 Minuten pro Meile. So 12, 14, 16 Meilen kriege ich ganz gut immer hin und so zwischendurch auch unter der Woche. Und gestern habe ich mir eine Route gemacht, weil ich einmal wissen wollte, was spüre ich eigentlich nach diesen 16 Meilen, wo ich dann meine Komfortzone verlassen würde. Und dann dachte ich, dann laufst du halt weiter und ich habe dann schon gemerkt, dass ein bisschen buttrig wird alles und ein bisschen zäh und habe mich dann aber wirklich immer, willst du weitermachen? Ja, ich will weitermachen. Dann wirklich wieder bis nach Hause und es waren dann in Summe, ich habe es dann umgerechnet, 38 Kilometer, war aber dann schon an den Grenzen, weil ich wollte auch wirklich spüren, was spürt man. Ich wollte da nicht was essen, weil da wäre mir ein bisschen schlecht worden. Und ich war dann schon sehr schlapp. Und noch habe mir dann an meinen Spiegel geschaut, da waren die Lippen etwas weiß. Und habe mich dann in die Badewanne gelegt. Dann ist es wieder so ein bisschen alles färbiger worden. Und nach einer halben Stunde habe ich dann oder nach einer Stunde wieder angefangen, den Reis zu essen. Da habe ich aber ein bisschen Schwierigkeiten gehabt zu kochen, den. Und nach 2 Stunden war ich wieder ganz normal da. Und das hat mich schon fasziniert, also was man erleben kann, wenn man diese Grenzen ein wenig überschreitet. Also man, es ist eh noch in der kontrollierten Zone. Also man und man kommt ja so wenig oft in die Gelegenheit. Also alles, was man tut, ist ja eigentlich dann recht gut bekannt, außer man wird eben krank. Also so Krankheitsgeschichten sind dann schon, wo wahrscheinlich auch die Leute zu Ihnen kommen und über neuartige Dinge berichten, ja, die sie noch nicht kennen. Und was sie vor allem ängstigt. Was sie dann natürlich verängstigt, weil die weißen Lippen haben mich auch ein bisschen verängstigt gestern. Genau. Und wissen Sie dann, hätte mich noch interessiert, sehr gut Bescheid, was das alles ist? Im Wesentlichen können Sie das alles schon einordnen oder werden Sie immer wieder auch überrascht, dass was kommt aus einer Ecke, was Sie so noch nie erlebt haben? Ja, beides. Also wirklich, wirklich Neues kommt eigentlich jedes Mal, weil jeder, auch selbst wenn man sozusagen schon ein Kastel von Diagnose hat, das eigentlich im Grunde wieder ganz anders auslebt oder ganz anders bekommen hat oder die Vernetzungen zwischen Ursache und Wirkung sozusagen ganz andere sind. Ja. Mhm. Weil wenn man ein bisschen mehr die Geschichte der Menschen dazu nimmt, ja, also die individuelle Lebensgeschichte, die Familiengeschichte, die Systeme, in denen sie jetzt leben, also was da sozusagen in der Familie passiert ist oder jetzt gerade passiert und was im Job passiert und was teilweise für Ideen waren, was man im Leben macht und so. Also in so einer Krise, und meistens kommen die Leute schon in so einem krisenhaften Zustand, ja, weil sonst, also da, wo alles sozusagen 0815 läuft, die sehe ich ja nicht, die Menschen. Meistens kommen sie ja, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie man sich vielleicht vorstellt, oder sie wirklich anstehen. Ja. Aber gesundheitlich. Ich meine, gesundheitlich, es kann ja sein, dass er gesundheitlich jemand ansteht, aber sonst in einem glücklichen Leben rundherum ist. Meinen Sie nicht? Selten. Aber kommt auch vor. Aha. Aber sagen wir mal so, da ist es immer überraschend, aber da muss man halt zuhören. Ah, okay. Muss man halt zuhören und schauen, was einem die Leute sagen. Meistens sagen sie einem zwar jetzt sozusagen nicht so bewusst, aber sie sagen einem eigentlich was los ist. Ja? Mhm. Man muss dann nur manchmal Dinge ein bisschen neu sozusagen zusammenfügen und sagen, kann es sein, das und so. Und plötzlich kriegt man ein ganz neues Bild und sagt, aha, das ist schon interessant, wie das bei Ihnen läuft. Mhm. Ne? Also ich würde sagen, das war da und so. Und dann sind die aber auch total happy, dass sie plötzlich wie ein Schlüssel bekommen haben zu denen, was, also ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, dass sie, die Engel sagen, to get a clue, ja. Mhm. Also irgendwie, da gehen sie dann anders raus, ja. Und ich meine, natürlich macht man dann den normalen Test auf und all das, ja. Und ich sage auch immer, das ist jetzt eine Arbeitshypothese gewesen, was ich Ihnen da vermittelt habe oder was ich denke, ja. Aber lassen wir uns überraschen, vielleicht ist auch alles ganz anders, ja. Das lasse ich immer offen. Ja? Mhm. Also ich mag die überhaupt nicht, die sagen, Patient kommt zur Tür rein, Blickdiagnose, zack, ich weiß, was das ist, ja. Aber auch weil ich da sehr, selber sehr negative Erfahrungen gemacht habe oder sehr frustrierende, weil die, wo ich gedacht habe, jetzt weiß ich ganz genau, was los ist, die sind entweder nie mehr gekommen oder das, also das hat eigentlich nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert in der Arzt-Patienten-Beziehung. Ja. Wenn alles gut geht, kriegen Sie dann schon auch mit, wie die Geschichte ausgeht, oder? Naja, das war der Frust von mir, dass ich dann natürlich auch nicht gewusst habe, wie das weitergeht. Aber das war, ich denke, dass der Patient nicht unbedingt einen Menschen sucht, der ihm nach 20 Sekunden sagt, was los ist und was er machen soll und ihn wieder nach Hause schickt. Ja? Also es ist immer ein Prozess, des sich kennenlernen. Ja? Über miteinander kommunizieren. Ja? Und ich denke aber im Grunde lerne ich viel jedes Mal. Aber auch der Patient lernt über sich sehr viel, ja. Wenn er da jetzt einmal eine Zeit lang befragt wird und also quasi wie halt so eine Anamnese auslaufen, wann war denn das und wie geht's denn mit dem und so weiter, ne? Er erfährt letztendlich etwas über sich selber, weil er sich plötzlich hört, was er da alles erzählt und was ihm dann plötzlich einfällt und so weiter, ne? Also, dass er sich dann eigentlich selbst begleitet. Ja, das ist sozusagen der ideale Zustand, dass ich eigentlich ein, sozusagen, ja, wie ein etwas bewussterer Spiegel bin. Mhm. Herr Dr. Dapsch, ich glaube. Ein guter Abschluss. Ein guter Abschluss. Alles, was ich jetzt sagen wäre, würde da abschlappen. Nein, war schon ein spannendes Gespräch, würde ich sagen. Ja, schon. Ja. Absolut. Weil isoliert die Geschichte zu sehen, die Apitherapie, das wäre mir zu wenig. Ich muss schon viel von Ihnen wissen, damit ich das einbringe. packen kann in ein Gesamtpaket. Und ich glaube auch bei vielen Diskussionen, wann wer sagt, na, das ist ja entweder super gut alles oder das ist ja alles ein Blödsinn, wird das ja gerade nicht gemacht. Ja. Und ich habe jetzt auch noch, es gibt ja jetzt von eine Studie oder eine wissenschaftliche Arbeit, dass man die Varroa-Milbe mit Lithiumchlorid töten kann. Die wurde vor kurzem veröffentlicht und hat auch einiges an Aufruhr verursacht. Auf der einen Seite, weil man jetzt glaubt, endlich die Varroa loszuwerden. Auf der anderen Seite, die dann sagen, wenn man das ganzheitlich sieht, es geht da jetzt nicht darum, dass es fichttot ist, diese Varroa, sondern die Frage ist eigentlich, warum gibt es die überhaupt als problematisch? Und Lithiumchlorid als letzte Hilfe für oder als pharmazeutische Hilfe für bipolare Störungen und schwere Depressionen, möchte man das wirklich jetzt wasserlöslich irgendwo drinnen haben? Ich fand aber diese Studie so interessant, die gemacht wurde, weil die so sehr in die Arbeitsweise von Wissenschaftlern geführt hat, die all diese Fragestellungen eigentlich nicht stellt, sondern wirklich immer nur schaut, wie wirkt diese Substanz. Und man hat einfach festgestellt, man hat eigentlich mit ich glaube, RNA wollte man arbeiten, also auf genetische Methode, und da war Lithiumchlorid als Trägersubstanz dabei. Und das hat man dann festgestellt, wuff, keine Varroen mehr. Und dann hat man sich darauf konzentriert. Die Arbeitsweise war einfach wirklich spannend. Und die hat nichts von dieser Kontroverse drinnen, weil es ja gar nicht ihre Aufgabe war, zu untersuchen. Und ich werde jetzt im zweiten Teil dieser Bienengespräche diese Arbeit vorstellen, einfach genau durchgehen, was da eigentlich gemacht wurde. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Dr. Dabsch, ja, dass gerne. Sie sich Zeit genommen haben für alle die, die jetzt gemeinsam mit mir zugehört haben. Und okay. Wenn es Fragen gibt, einfach in die Kommentare schreiben und ich kann die dann auch gerne vielleicht an Sie weiterleiten, wenn es irgendwas gibt, was dringendst geklärt werden sollte. Okay. Vielen Dank. Okay, danke. Und damit sind wir im zweiten Teil der Bienengespräche. Da stelle ich euch einen wissenschaftlichen Artikel vor, der in Nature, den Science Reports, erschienen ist im Jänner. Und das hat ziemliche Wellen verursacht, weil nämlich der Inhalt des Artikels war, dass man mit Lithiumchlorid die Varroa behandeln kann. Und zwar so, dass 100% der Milben sterben. Das wurde berichtet online, in Online-Medien, in normalen Zeitungen, Zeitschriften, auch gedruckt als Durchbruch. Und es gab auch kritische Stimmen, die gekommen sind von melifera.de, wo die kritische Seite dieser Geschichte beleuchtet wurde. Und auch Gerhard Liebig hat sich das sehr wissenschaftlich genau angesehen, was es mit den Umständen der Veröffentlichung des Artikels auf sich hat in Kombination mit einer Patentschrift. Das wurde auch von Melifera erwähnt und ich finde der war gut von Gerhard Liebig, weil er sich wirklich im Detail angeschaut hat, wo es ein mögliches Problem gibt. Melifera hat das ganzheitliche Problem angesprochen und ich finde, ein sehr sachlicher Artikel über diese ganze Geschichte ist erschienen im deutschen Bienenjournal. Wer da Zugang hat, ich glaube in der Jänner-Ausgabe war das dann schon, die man auch online beziehen kann. Was ich machen möchte jetzt ist, euch diesen Artikel, der in Nature Science Report erschienen ist, genau und im Detail vorzustellen, weil das ist nämlich, finde ich, ein sehr interessantes und sehr, sehr zugänglich gehaltenes Stück wissenschaftlicher Arbeit und es ist ein großes Stück wissenschaftlicher Arbeit, das da in diesem Scientific Report zusammengestellt wurde auf ungefähr 9 PDF-Seiten mit Verweise und Tabellen. Und man lernt so viel, wie umfassend eigentlich diese Arbeit, diese Versuche gemacht worden sind, um das Problem zu erkennen, die Chance zu erkennen um Störvariablen auszuschließen, die richtige Dosierung zu finden. Und ich finde, das war einfach eine sehr spannende Geschichte, diesen Artikel ganz langsam und in allen Details zu lesen. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, ob es kritische Stimmen gibt. Natürlich wird jeder sagen, Lithiumchlorid, das wird zur Behandlung von Depressionen eingesetzt. Wenn gar nichts mehr hilft, so heißt es, da müsste man noch genauer nachfragen, ob sich das nicht irgendwo anreichert und wieder ein chemisches Mittel, das eigentlich ein Symptom behandelt, aber nicht die Grundlagen. Das kann man separat in aller Ausführlichkeit wirklich und soll man auch diskutieren, aber das war alles in diesem wissenschaftlichen Artikel ja auch nicht Aufgabe zu tun, sondern es wurde nur dargestellt, wie ist man auf etwas gekommen und was hat man dann getan, um herauszufinden, was genau dabei passiert. Ja, dann stelle ich euch den Artikel vor. Nature Science Reports kann man googeln, kann ich auch verlinken in den Shownotes. Eine Möglichkeit, Artikel offen zu haben, das heißt für jedermann und jede Frau zugänglich. Und ich habe jetzt nachgeschaut, am 9. Februar erschienen um die 100 Artikel, am 8. Februar geht es so weit. Also da dürften wirklich jeden Tag eine Unmenge an wissenschaftlichen Arbeiten dort aufschlagen, aus der ganzen Welt, in alle Gebiete. Und einer davon war dieser Artikel über Lithiumchlorid. Den kann man sich runterladen als PDF und besser ist, man liest ihn dort, weil dort nämlich dann auch alle Möglichkeiten sind, wie man dann über Links auf die zugehörigen Tabellen kommt oder die Grafiken. So. Ich lade mir das jetzt auf mein iPad. Und wie mache ich das jetzt? Ich gehe Schritt für Schritt mit euch die Geschichte durch. Sie ist auf Englisch, das heißt, ich übersetze das jetzt auf Englisch und damit es nicht allzu holprig ist, werde ich das einfach so machen, dass ich die Pausen, wenn ich nachdenke, rausschneide. Das heißt, für euch hört sich das jetzt an, als ob ich jetzt diesen Artikel in deutscher Sprache vorstelle. Überschrift: Lithiumchlorid tötet effektiv den Parasit Varroa destructor an der Honigbiene und zwar auf eine systemische Art der Wirkungsweise. Was auch immer das genau bedeutet, Systemic Mode of Action, das ist wahrscheinlich etwas für Insider, aber ich denke, das kann man am besten übersetzen auf eine systemische Weise. Systemik, im Gegensatz zu systematisch, nein, Systemik bedeutet ja, dass man irgendwo im System herumschraubt und an einer anderen Stelle hat man dann eine Wirkung. Das heißt, nicht so ganz zahnradmäßig links drehen und daneben passiert etwas, sondern man tut etwas und im Gesamtsystem verändert sich etwas. Darunter stehen die Autorinnen und Autoren, und zwar Bettina Ziegelmann, Elisabeth Abele und Peter Rosenkranz, die drei sind von der Universität Hohenheim, von der Landesanstalt für Bienenkunde. Peter Rosenkranz ist der Chef dort, Bettina Ziegelmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Elisabeth Abele, soweit ich das jetzt nachverfolgen kann, ist oder war wissenschaftlich mit dabei im Sinne einer Abschlussarbeit, Diplom oder was auch immer dann dort gemacht wurde. Dann Stefan Hannus und Michaela Beitzinger, die kommen von C-Tools Biotech GmbH und das ist, ja, das ist ganz interessant. C-Tools, warum sind die beiden dabei? Diese Firma beschäftigt sich mit RNA-Interferenz, also mit genetischen Methoden, aber eben auch vor allem, dass es darum geht, aus der Forschung Produkte zu entwickeln, die dann auch Anwendung finden am Markt und natürlich dahingehend auch patentrechtlich interessant, dass C-Tools dann eben auch ein Patent eingereicht hat für diese Lithiumchlorid-Behandlungsmethode oder das Konzept, dass es überhaupt funktioniert. Also das wäre ganz interessant, diese Landschaft auch einmal genau anzuschauen, wie da hier die Abläufe sind, wer was macht. Aber generell die Forschung und C-Tools bietet dann auch die Verbindung zu einem Projekt, das von der Bayerischen Forschungsförderung finanziert wird mit 300.000 Euro. BIPAX heißt das Ganze. Stefan Berg ist noch genannt als weiterer Autor im Artikel. Er ist von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Fachzentrum Bienen in Veitshöchheim. Da haben also einige Leute zusammengearbeitet und Bettina Ziegelmann ist die Ansprechpartnerin für Rückfragen. Also ihr E-Mail-Symbol ist bei diesem Artikel dabei. Sie kann man fragen und sie hat dabei auch jede Menge zu tun. Ich hatte auch kurz mit ihr Kontakt. Ja, dann kommt ein wenig Detail über den Artikel. Er ist eingetroffen bei Nature am 28. Juni 2017. Er wurde akzeptiert am 20. Dezember 2017 und ist online publiziert worden am 12. Jänner 2018. Der Artikel ist klar in wissenschaftlicher Art organisiert. Es gibt eine Einführung, es gibt die Resultate und eine Diskussion der Resultate, es gibt eine Darstellung der Methoden, zusätzliche Informationen, Verweise auf andere Artikel und zusätzlich elektronisches Material. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu kommentieren und dann schauen wir uns das Ganze an. Das erste ist das Abstract, eine Zusammenfassung. Es geht zunächst um eine Einführung der Bedeutung der Honigbienen. Das kennen wir wahrscheinlich schon alle, aber ich werde es jetzt übernehmen in die deutsche Sprache. Honigbienen sind zunehmend wichtig in der Bestäubung von Pflanzen, von Wildpflanzen und von Pflanzen, die zur Ernte dienen. Jüngste Berichte von der Schwächung und die periodisch auftretenden hohen Verluste der Bienenkolonien aus Haltungen, ja, diese Berichte haben Imker beunruhigt, alarmiert, aber auch Bauern alarmiert und Wissenschaftler alarmiert. Und zwar konkret ist es der Befall mit dem Ektoparasiten, also einem außen anhaftenden Parasiten, einer Milbe Varroa destructor, in Kombination mit den zugehörigen Viren, die dabei übertragen werden. Und das wurde identifiziert als ein zentraler Förderer der gesundheitlichen Probleme der Bienen. Obwohl es jährliche Behandlungen gibt, die notwendig sind, um diesen Kollaps der Bienenvölker zu verhindern, ist die Anzahl der effektiven Akariziden, das sind also die Gifte, die genau auf diese Milben, ich glaube Zecken gehören auch dazu, wirken, also diese Anzahl der effektiven Akariziden ist gering und in den letzten 25 Jahren wurden keine aktiven Verbindungen oder Teile von Verbindungen Wirkstoffe registriert. RNAi-Methoden, also Methoden, die auf RNA-Interferenz basieren, wurden als hoffnungsvollstes Werkzeug vorgeschlagen. Aber die Anwendung dieser Methoden nach Protokoll, wie man es tun soll, hat zu einer überraschenden Entdeckung geführt. Jetzt zeigen wir, dass das Lithiumchlorid, das benutzt wurde, um RNA-Precipitate, also auszufällen, und andere Lithiumverbindungen hocheffektiv sind, Varroa-Milben zu töten, wenn man sie den Bienen in geringer millimolarer Konzentration verfüttert. Ja, millimolar, molar, das ist die Stoffmenge pro Kubikmeter oder pro Liter. Ich glaube, das müsste man nachfragen, genau. Diese Dosierungen sind gerechnet in Millimol pro Liter. Also wie viele Moleküle da pro Kubikmeter oder ich glaube hier eben pro Liter vorhanden sind. Experimente mit gekäfigten Bienen und brutfreien Kunstschwärmen, die aus einer Königin und einigen tausend Bienen bestehen, haben klar das Potenzial von Lithium gezeigt als milbentötendes Mittel mit einer guten Verträglichkeit in Arbeiterinnenbienen. Und das Ganze führt zu einer vielversprechenden Basis für die Entwicklung einer effektiven und einfach anzuwendenden Methode für die Milbenbehandlung. Das war also der Abstract. Jetzt schauen wir noch genau RNA-Interferenz. Da geht es darum, dass man Gene an- und abschalten kann. Und wenn man das einschleust in eine Zelle, kann man eben zum Beispiel Gene in der Varroa-Milbe an- und abschalten. Das ist die Idee, das dann eben, wenn es ein wichtiges Gen war, zum Tod der Milbe führt. Und da gibt es standardisierte Methoden, wie man das macht. Und das Ganze soll dann zielgerichtet sein, dass wirklich nur wichtige Gene der Varroa-Milbe abgeschaltet, knocked out werden. Das ist der Hintergrund der RNA-Interferenz. Das war also der Abstract. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Varroa-Milbe als Problem gezeigt wird, dass die RNA-Interferenz ein Mittel dabei hatte in der Anwendung, dass die RNA ausfällt oder in irgendeiner Weise trägt. Und dieses Mittel, dieses Lithiumchlorid, hat zu einer Wirkungsweise geführt, hat die Varroen getötet. Und es ist nicht nur Lithiumchlorid, sondern auch andere Lithiumverbindungen, die diese Wirkung haben. Und das ist eine klassische Entdeckung. Man glaubt, die RNA-Interferenz macht das, was ich gerne hätte. In Wirklichkeit ist es eine chemische Trägersubstanz oder eine chemische Substanz, die man dabei verwendet, die aber mit RNA eigentlich nichts zu tun hat. Man braucht sie einfach, dass das Ganze funktioniert. Und die wirkt dann. Ja, dann schauen wir doch jetzt in die Introduction, also in die Einführung. Und hier wird auch im ersten Teil noch einmal in aller Ruhe dargestellt, was die Bedeutung von Honigbienen ist. Honigbienen spielen eine zentrale Rolle in der Landwirtschaft als Bestäuber und der Beitrag zur globalen Wirtschaft, zur Nahrungsmittelproduktion wird zwischen 235 und 285 Billionen US-Dollar geschätzt, das sind, da muss man immer aufpassen, Billion ist auf amerikanisch die Milliarde, 235 bis 285 Milliarden US-Dollar geschätzt. Ihr Wert für das Ökosystem liegt darin begründet, dass die Honigbienen mehr als 90% der insektenbestäubenden Pflanzen bestäuben. Und sie sind dabei Generalisten, das heißt, sie können viele verschiedene bestäuben. Sie sind crucial, also wirklich wichtig für die Speicherung von Pollen in den Pollennetzwerken. Aus diesem Grund haben die jüngsten Berichte über eine generelle Schwächung von Honigbienen und auch die zu periodisch auftretenden hohen Verlusten in gehaltenen Honigbienenkolonien führten. Diese Berichte haben nicht nur Bienenhalter und Wissenschaftler aufgerüttelt, sondern auch öffentliche Sorge verursacht. Obwohl die Gründe, so geht es weiter im Artikel, für die gegenwärtigen Probleme der Honigbienen und ihrer Gesundheit nicht komplett enthüllt sind, wird der hämolymphensaugende Ektoparasit, die Milbe Varroa destructor, als hauptsächlichen und im Mittelpunkt stehenden Vorantreiber dieser globalen Plage von Honigbienen gesehen, Apis mellifera Kolonien gesehen. Und kein anderer Parasit oder kein anderes Pathogen hatte einen vergleichbaren Einfluss auf die Bienengesundheit oder die Bienenhaltung in der langen Geschichte der Apikultur, der Bienenhaltung. Ursprünglich hat Varroa destructor exklusiv die östliche Honigbiene Apis cerana parasitiert, also befallen. Im neuen Wirt Apis mellifera wächst die Milbenpopulation exponentiell an in jenen Perioden, in denen das Honigbienenvolk Brut hat, weil weibliche Milben exklusiv sich fortpflanzen innerhalb der versiegelten Arbeiterinnen- oder Drohnenbrutzellen. Hoher Milbenbefall führt zu ernsthaften Wirtschäden durch den Verlust der Hämolymphe. Hämolymphe, das wird auch oft als das Blut der Insekten bezeichnet, ist aber farblos. Also der Verlust an Hämolymphe und was noch schlimmer ist, durch die Übertragung und Aktivierung von bestimmten Honigbienenviren. Der schlagendste Unterschied zwischen der Übertragung von Viren durch Fütterung und Kontakt der Bienen untereinander innerhalb eines Bienenvolkes und der Übertragung durch die Varroa ist, dass die Varroa-Milbe direkt die Viren injiziert in die Hämolymphe. Das heißt, es werden übliche Abwehrmechanismen des Wirtes umgangen. Die Wanderbienenhaltung und die hohe Dichte an Bienenvölkern, an manchen Standorten haben zusätzlich das Problem verstärkt, weil sie die horizontale Übertragung von Bienenviren fördern zwischen benachbarten Kolonien eben durch den sogenannten Vektor, also der Übertragungsweg Milbe. Und dieses Szenario führt zu einem höheren Auftreten von virulenteren Arten der Honigbienenviren mit der Konsequenz, dass die Schadschwelle sinkt für milbenbefallene Honigbienenvölker und sie ist eben über die letzten 20 Jahre gesunken. Also, unter diesen Bedingungen der üblichen Bienenhaltung in nicht-tropischen Regionen, eine Bienenhaltung, die charakterisiert wird durch hohe Völkerdichte, das Verhindern von Schwärmen und periodischer Milbenkontrolle oder Behandlung. Unter diesen Bedingungen schaut es aus, als ob es schwierig wäre, eine ausbalanciertere Wirt-Parasiten-Beziehung zu erreichen. Bis jetzt ist es so, dass ein Überleben auf lange Zeit von Apis mellifera Kolonien ohne Behandlungsmethoden nur für Wildpopulationen berichtet wird oder Kolonien, die konstant unter dem natürlichen Selektionsdruck stehen. Für diese Aussage übrigens gibt es einige Links, das heißt, da gibt es wissenschaftliche Fachartikel, die man nachlesen könnte. In den meisten Fällen ist aber nicht klar, ob dieses Überleben aufgrund der Toleranz ist, dass also weniger Schaden am Wirt ausgelöst wird, oder ob es ein Widerstandsmechanismus ist, der die Reproduktionsrate des Parasiten senkt. Obwohl es vielversprechende Herangehensweisen gibt, jetzt über Selektion, also Brut, also die Zucht auf das Hygieneverhalten der Bienen einzuwirken oder auch vielversprechende Annäherungen in der niedrigen Milbenreproduktion, schaut es im Moment zweifelhaft aus, dass Toleranzzucht alleine die globalen Varroa-Probleme in der absehbaren Zukunft lösen wird. Also die Varroa-Toleranzzucht. Aus diesem Grund braucht es für alle betreuten Bienenvölker jährliche Behandlungen und es sieht sehr wahrscheinlich danach aus, dass diese Behandlungen auch in den kommenden Jahrzehnten notwendig sein werden. Wenn man diese Herausforderungen für die globale Bienenhaltung in Betracht zieht, ist es ganz bemerkenswert, dass die momentan registrierten synthetischen Veterinärprodukte für die Kontrolle der Varrose, also der Krankheiten, die durch die Viren übertragen werden, die über die Milbe übertragen werden, dass diese synthetischen Produkte auf einigen wenigen Verbindungen basieren, und zwar auf Organophosphate, auf Cumaphos, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Thiophosphorsäureester und organischen Chlorverbindungen, einige Pyretroide und das Formamidin-Amitras. Keine neuen aktiven Verbindungen wurden in den letzten 25 Jahren registriert. Als Konsequenz daraus haben Varroa-Milben Resistenzen entwickelt zu all diesen verfügbaren synthetischen Akariziden. Die Alternative von organischen Säuren und ätherischen Ölen hat bewirkt, dass die Resultate der Behandlung schwanken und die Effizienz inkonsistent ist, obwohl die regelmäßige Varroa-Behandlung eine erhöhte Aufmerksamkeit bekommen hat. Haben sich höhere Verluste in den Bienenvölkern gezeigt, und zwar in fast allen Ländern in Europa und Nordamerika. Und das zeigt klar, sagt der Text in diesem Artikel, dass mehr Forschung in die Varroa-Behandlung dringend notwendig ist und auch notwendig sind neue, effektivere Mittel gegen die Varrose. Ein tatsächlich neuer Ansatz wurde vor kurzem von Gabian und anderen publiziert, die skizziert haben, die Verwendung von RNAi, also RNA-Interferenz, um Varroa-Befall zu kontrollieren. Dabei werden Double-Stranded RNA, dsRNA, das sind doppelsträngige Ribonukleinsäuren, also so die typischen Merkmale einer Helix, wie wir es von der DNA kennen, diese Doppelhelix, die zu essentiellen Varroa-Genen passen, also zu notwendigen, lebensnotwendigen Varroa-Genen passen. Diese Double-Stranded RNA wurden an Bienen verfüttert und dadurch horizontal übertragen an den Parasiten, an die Milben, über die ausgesaugte Hämolymphe. Und dieser Ansatz benutzt elegant den Wirtorganismus als Vektor, also als Übertragungsweg, um diese ausgewählte und tödliche Double-Stranded RNA an die Parasiten zu liefern. Und tatsächlich können die Autoren zeigen, dass in der Varroa-Milbe durch diese Double-Stranded RNA die beabsichtigten Zielgene stillgelegt werden. Und das führt zu einem Milbenverlust bis zu 60% innerhalb 2 Monate. Und jetzt kommt im Artikel in dieser Einführung der Start der Autorinnen und Autoren. Fasziniert über diesen Ansatz haben jetzt die Autoren, und da schreiben sie in dieser Einführung, begonnen, diese Methode der RNA-Interferenz zu verbessern, eine höhere Aktivität zu erzielen und eine kürzere Behandlungszeit zu erreichen, indem andere weitere essentielle Varroa-spezifische Gene damit angegriffen werden sollen. Aber eine Pilotstudie, die gemacht wurde, zeigte überraschende Resultate, die zu einer komplett neuen Annäherung an die systemische Behandlung der Varroa-Milben führte. So, trari trara. Das war also die Einführung, das war die Vorbereitung zu dem, was jetzt kommt, nämlich zum Kapitel Results and Discussion. Jetzt kommen wir zu dem für mich faszinierenden Teil der Arbeit, weil es so sehr zeigt, wie man wissenschaftlich mit Bienen arbeitet, mit Problemen arbeitet, den Fragestellungen nachgeht. Gut, also Resultate und Diskussion, und der Beginn startet mit einer Überschrift: Pilotstudie von der RNA-Interferenz zu Lithiumchlorid. Und jetzt geht's an die Sache, jetzt geht's ans Detail. In einer Pilotstudie wurden milbenbelastete Honigbienen gekäfigt und mit Sucrose-Syrup gefüttert. Sucrose-Syrup ist jetzt die englische Sprechweise von Saccharose-Syrup. Das würde man auf Deutsch sagen, Saccharose, Sirup, Saccharose, das ist der Haushaltszucker. Also, ich bleibe jetzt aber beim Sucrose-Sirup, weil es irgendwie passender ist, dass ich das beibehalte, die englische Version. Also, die befallenen Bienen wurden gekäfigt und mit Sucrose-Sirup gefüttert, die Double-Stranded RNAs enthält von potenziell essentiellen Varroa-Genen. Also die Varroa-Milbe dringend zum Überleben braucht. Einfacher Sucrose-Sirup, also unbehandelt, und Sirup mit dieser Double-Stranded RNA wurden als Kontrolle verfüttert. Und zwar, also dieser einfache Sirup, klar, als Kontrolle, aber auch Sirup mit Double-Stranded RNA, basierend auf der Coding-Sequenz für das grüne fluoreszierende Protein GFP, wurden verfüttert. Dieses GFP findet man in der biolumineszierenden, im Wasser lebenden Qualle Equarea victoria. Diese GFP-Sequenz wurde als Kontrolle ausgewählt, weil keine ähnlichen Gene im Genom der Honigbiene oder in der Varroa-Milbe existieren. In der unbehandelten Gruppe der Milben war die Sterblichkeit kleiner 5%. Im Kontrast, alle Milben an der Biene, die Sucrose-Lösung bekommen haben, die Double-Stranded RNA beinhaltet, die Varroa-Gene angreift, wurden effektiv getötet innerhalb 3 Tage. Und jetzt kommt's: Ein identischer Effekt an Milben wurde beobachtet, die im Kontrollexperiment mit der GFP Double-Stranded RNA gefüttert wurden. Also mit dieser Double-Stranded RNA, die keine essentiellen Gene attackiert in der Varroa-Milbe, sondern die diese Lumineszenz überträgt als Kontrolle, dass das auch dort angekommen ist, aber sonst nichts macht. Aber auch diese Milben wurden getötet und das war überraschend. So, weiter im Text. Dieses Resultat lässt damit ausschließen, dass die vorgeschlagene RNA-Interferenz der wesentliche Mechanismus ist, sondern dass vielmehr ein bisher unbekannter Effekt der RNA oder die Aktivität einer anderen Komponente der Testlösung dafür verantwortlich ist. Weil hohe Konzentrationen von Lithiumchlorid benutzt wurden in der Produktion der Double-Stranded RNA und dadurch auch an die Bienen verfüttert wurden, gemeinsam mit dieser Double-Stranded RNA, haben wir, schreiben die Autoren im Artikel, beschlossen, dieses Lithiumchlorid in Sucrose-Lösung den gekäfigten Bienen zu verfüttern, um die Aktivität von Lithiumchlorid auf oder gegen die Varroa-Milben zu testen. Überraschenderweise, Lithiumchlorid in einer Konzentration von 25 Millimol, was genau zur errechneten Konzentration in der Double-Stranded RNA-Lösung passt, hat die Milben genauso effektiv getötet als die Testsubstanz, in der Double-Stranded RNA enthalten war. Und noch mehr, nachdem Lithiumchlorid entfernt wurde aus der Double-Stranded RNA durch Auswaschung, diese Lösung wird gewaschene Double-Stranded GFP-Kontrolle genannt, also nachdem Lithiumchlorid ausgewaschen wurde aus der Double-Stranded RNA, ist die milbentötende Aktivität substanziell reduziert worden und man hat das gesehen durch einen verzögernden Beginn der Aktivität und eine reduzierte Aktivität. Aus diesen Daten schlossen wir, dass Lithiumchlorid und nicht der Effekt des RNA-Knockdowns, also der RNA-Interferenzmethode, die beobachtete Aktivität an Varroa-Milben verursacht hat und dass es sich auszahlen würde, das Potenzial von Lithiumchlorid als Varroazid, also als Varroa-tötende Substanz zu untersuchen. Gut, das war also die Pilotstudie, die zur Entdeckung geführt hat, dass Lithiumchlorid die Substanz ist, die den Schaden an der Varroa verursacht, dass sie stirbt. Und jetzt kommt die nächste Zwischenüberschrift, dass man ausgehend von dieser Beobachtung weitermacht und die Zwischenüberschrift heißt effektive Konzentration von Lithiumchlorid. Also man arbeitet jetzt daran festzustellen, ab welcher Konzentration der Effekt auftritt. Um die ersten Beobachtungen aus unserer Pilotstudie zu bekräftigen, haben wir ein Käfigexperiment mit verschiedenen Konzentrationen von Lithiumchlorid aufgesetzt, um eine robuste statistische Analyse zu gewährleisten. Zusätzlich zu der 25 millimolaren Konzentration, die wir als effektiv in der Pilotstudie herausgefunden haben, haben wir Konzentrationen von 2 Millimol, 4 Millimol und 10 Millimol eingesetzt, um den unteren Schwellwert der Wirksamkeit zu bestimmen. Das Resultat unterstützt die Beobachtung aus der Pilotstudie und zeigt einen signifikanten milbentötenden Effekt für Lithiumchlorid ab einer Konzentration von 2 Millimol, ab der ein substanzieller Anstieg in der Milbenmortalität gezeigt wurde. Höhere Konzentrationen von 10 Millimol und 25 Millimol haben beide signifikant die Milbenmortalität erhöht. Sie beginnt am Tag 2 der Behandlung und erreichte eine Tötung von mehr als 96% der behandelten Milben am Ende des Experiments. Im Kontrollexperiment ohne Lithiumchlorid in der Nährlösung wurde eine Milbensterblichkeit von durchschnittlich 9,3% erreicht und war damit gut in der Reichweite der Sterblichkeit für Milben an ungekäfigten Bienen unter anderen Umweltbedingungen. Aufgrund dieser Resultate haben wir einen klaren Effekt von Lithiumchlorid auf das Überleben von Milben gezeigt in einer Konzentrationsspanne zwischen 2 Millimol und 25 Millimol. Es kommt jetzt im Artikel eine Zeichnung, also eine Grafik, die zeigt unterschiedliche Kurven für verschiedene Konzentrationen von Lithiumchlorid 0, 2, 4, 10 und 25 Millimol und die Wahrscheinlichkeit für das Überleben. Das ist dann klarerweise bei 0 Millimol eine orange Linie, die kaum absinkt vom Tag 0 bis 7, aber bei 25 Millimol ab dem ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag und am vierten Tag ist dann die Wahrscheinlichkeit des Überlebens auf null gesunken und dazwischen bewegen sich dann die anderen Konzentrationen. Die zweite Grafik zeigt dann einen Vergleich der Wahrscheinlichkeiten des Überlebens von Bienen und Milben bei 0 Millimol. Die sinkt ja klarerweise nicht ab innerhalb der nächsten 7 Tage, sowohl für Milben als auch für Bienen. Aber sie kombiniert dann auch zwei Linien dazu, zwei Graphen dazu, wie die Wahrscheinlichkeit sinkt, wenn man 24 Stunden lang 25 molares Lithiumchlorid verfüttert in der Lösung. Das heißt 25 Millimol, 24 Stunden gegeben und hier ändert sich die Überlebenswahrscheinlichkeit für die Biene nicht. Bleibt also über die nächsten 7 Tage auf weitgehend 1, also 100%, aber die Wirkung ist klar sichtbar auf die Milbe, die eben am ersten, zweiten, dritten Tag absinkt, die Wahrscheinlichkeit zu überleben und sehr tief dann eben ab dem vierten Tag ist, ungefähr 0-10%. Und das ist eben das, was jetzt im Text beschrieben wird, wie es weitergeht mit dem Experiment. In den vorhin beschriebenen Experimenten wurden die gekäfigten Bienen mit der entsprechenden Konzentration von Lithiumchlorid über mehrere Tage gefüttert, bis alle Milben tot waren. Aber um einen praktischen Wert für die Bienenhaltung zu haben mit dieser Methode, wäre eine kürzere und definiertere Anwendungsperiode zu bevorzugen. Und wir, steht dann im Artikel, haben dann zusätzliche Experimente gemacht, die die effektivste Konzentration von 25 Millimol Lithiumchlorid innerhalb von 24 Stunden verfüttert und daran anschließend normale Zuckerlösung für weitere 6 Tage. Und am Ende dieser Beobachtungsperiode waren 92,9% der Milben tot. Und es gab keinen signifikanten Effekt auf die behandelten Bienen. Das war die Grafik, die ich vorhin beschrieben habe. Dieses Resultat, schreiben die Autoren im Artikel, zeigt klar, dass auch Kurzzeitfütterungen von 25 Millimol Lithiumchlorid ausreichend ist für eine substanzielle Reduktion der Milbenpopulation. Um präzise zu bestimmen, welche Menge an Lithiumchlorid aufgenommen werden muss durch die Bienen, die notwendig ist, dass die parasitierende Milbe getötet wird, haben wir 12 frisch geschlüpfte Bienen künstlich gefüttert mit 10 Mikroliter einer Lithiumchloridlösung von 4 Millimol bis zu 100 Millimol. Und wir haben sie individuell gehalten mit einer Milbe mit der 4 Millimol und 10 Millimol Lösung, was eben zugehörig zu einer 1,7 Mikrogramm und 4,2 Mikrogramm Dosis von Lithiumchlorid führt, war der Effekt nicht signifikant unterschiedlich von der unbehandelten Kontrollgruppe. Aber eine einzelne Dosis von 25 Millimol, was zu 10,6 Mikrogramm von Lithiumchlorid, das aufgenommen wurde, führt. Das war genug, um 100% der phoretischen Milben innerhalb 48 Stunden zu töten. Also noch einmal hier der Unterschied zwischen 4,2 Mikrogramm und 10,6 Mikrogramm. Da gibt es offenbar eine klare Schwelle. Dann kommt eine Grafik. Die zeigt wieder die Wahrscheinlichkeit des Überlebens auf 5 Tage gerechnet mit unterschiedlichen Konzentrationen 0 Millimol, 4, 10, 25, 50, 100 und grün ist die Linie mit 25 Millimol, da ist dann nach dem ersten Tag ein Absinken der Wahrscheinlichkeit auf 0,4, also 40% zu sehen, am zweiten Tag dann ungefähr auf 10% und dann auf 0 nach dem dritten Tag. Eine höhere Konzentration von 50, da ist am zweiten Tag schon Schluss und bei 100 Millimol ist am ersten Tag die Wahrscheinlichkeit dann schon auf 0 gesunken. Der Text dazu, die Sterblichkeit der phoretischen Varroen auf Bienen, denen man eine 10 Mikroliter Dosis mit unterschiedlichen Konzentrationen von 4 bis 100 Millimol verfüttert. Ah ja, das ist noch wesentlich, diese Grafik zeigt, die Dosis ist immer dieselbe, 10 Mikroliter. Als Text steht dabei, dass den Bienen Lithiumchlorid nur zu Beginn des Experiments verfüttert wurde und dann haben sie Zuckersirup für die nächsten 5 Tage bekommen. Für jede Konzentration gab es 12 Käfige mit einer Biene und einer Varroa-Milbe. Ja, noch zusammengefasst, das Überleben der Milben wurde signifikant reduziert im Vergleich zur Kontrollgruppe bei Konzentrationen von 25 Millimol und höher. Aber eben diese Menge von 10 Mikroliter. Nächster Schritt, nächste Zwischenüberschrift, die Auswirkung auf die Arbeiterinnenbienen. Für die Analyse, wie gut Lithiumchlorid durch die Arbeiterinnenbienen toleriert wird, haben wir in den Testkäfigen nicht nur die Sterblichkeit der Milben analysiert und festgestellt, sondern zusätzlich auch die Sterblichkeit der Bienen. Nachdem die Bienen ausgesetzt waren, 2 Millimol, 10 Millimol und 25 Millimol Lithiumchlorid, was eben die höchste Sterblichkeit unter den Milben verursacht hat, war die Sterblichkeit der Arbeiterinnenbienen zwischen 3-7% und das war im Durchschnitt auch die Sterblichkeit in den anderen Fütterungsgruppen, also in den Kontrollgruppen ohne Lithiumchlorid, wenn ich das so richtig sehe. Mit der Ausnahme von 10 Millimol war die Sterblichkeit im Schnitt zwischen 3-7% im Vergleich zu anderen unbehandelten Gruppen. Mit der Ausnahme von 10 Millimol, also mit der Ausnahme der 10 Millimol Lithiumchlorid-Gruppe, waren diese Werte eben nicht signifikant anders von der 4% Sterblichkeit in unbehandelten Kontrollgruppen und diese Sterblichkeit war innerhalb der Spannweite von der Sterblichkeit von unbehandelten gekäfigten Bienen, wie man sie üblicherweise in toxikologischen Tests benutzt. Und so wurde gezeigt, dass das Testsystem valide ist. Auch die 24 Stunden Behandlung mit Lithiumchlorid hat nicht die Mortalität der Arbeiterinnenbienen verändert. Eine gute Verträglichkeit von Lithiumchlorid für Bienen wurde damit also bestätigt, und zwar in dem Fall, in dem man eine einzelne Dosis gibt, hat sich keine signifikanten Anstieg der Arbeiterinnen-Todesrate ergeben. Als nächstes wurden verschiedene Konzentrationen von Lithiumchlorid kontinuierlich verfüttert, so lange, bis die letzte gekäfigte Biene gestorben ist, um zu untersuchen, wie die Langzeitwirkung ist. Hier hat sich die Behandlung signifikant ausgewirkt, dass die durchschnittliche Lebensspanne einer frisch geschüpften Biene von 26 Tagen in der unbehandelten Kontrollgruppe auf 23 und 22 Tage gesunken ist für eine 2 millimolare und 10 millimolare Lithiumchlorid-Konzentration. In den Bienen, die die höchste Konzentration von 25 Millimol Lithiumchlorid erhalten haben in ihrer Lebensspanne, war sie signifikant reduziert auf 19 Tage durchschnittlich. Und jetzt kommen wieder zwei Grafiken, die diese Situation zeigen, wie die durchschnittliche Lebensspanne absinkt, wenn man kontinuierlich Lithiumchlorid in verschiedenen Konzentrationen verfüttert. Und zwar so viel sie möchten in der ersten Grafik und in der zweiten Grafik, nachdem man sie 24 Stunden Lithiumchlorid aussetzt, in der Zuckerlösung und dann durch Zuckersirup ersetzt. Und hier gab es keine signifikanten Unterschiede in der Lebenserwartung. Also unterschiedlich in der Lebenserwartung gibt es eben nur bei der lang andauernden Verfütterung von Lithiumchlorid. So, jetzt der beschreibende Text. However, also wie auch immer, Lithiumchlorid scheint die Bienengesundheit nur zu beeinflussen, wenn es über eine ausgedehnte Zeitstrecke angewendet wird. Und das wurde gezeigt in einem zusätzlichen Experiment, in dem Lithiumchlorid nur für die ersten 24 Stunden nach dem Schlüpfen gefüttert wurde und dann wurde es gegen normalen Zuckersirup ersetzt, bis die letzte Käfigbiene gestorben ist. Und hier war die durchschnittliche Lebensspanne einer frisch geschlüpften Arbeiterinnenbiene zwischen 22 Tagen bei 10 Millimol bis 24 Tagen in der Kontrollgruppe ohne signifikante Änderungen zwischen den Behandlungen. Basierend auf diesen Daten von den gekäfigten Bienen schlossen wir, schreiben die Autoren, dass auch eine kurzzeitige Lithiumchlorid-Behandlung genug ist, mit wenig oder keiner Auswirkung auf das Überleben der Arbeiterinnenbienen. Diese Resultate kamen zustande in Käfigtests unter kontrollierten Bedingungen und sie zeigen einen erfolgreichen und vielversprechenden ersten Schritt zu einem neuen Ansatz der Varroa-Behandlung. However, die Effizienz muss noch bestätigt werden in Feldtests und es muss auch noch in Feldtests das Auftreten unerwünschter Nebeneffekte untersucht werden. Also, jetzt haben wir schon die Konzentrationen, die unterschiedlichen, ab denen Lithiumchlorid wirksam ist. Dann haben wir die Untersuchung auf die Sterblichkeit, wenn man kontinuierlich füttert und wenn man kurzzeitig füttert. Einerseits die Sterblichkeit der Bienen erhöht sich, wenn man kontinuierlich füttert und wenn man kurzzeitig füttert, wurde eben gezeigt, dass das ausreichend ist, die Milben zu töten und mit keiner oder wenig Auswirkungen auf die durchschnittliche Lebensspanne der Arbeiterinnenbienen. Und jetzt kommt der nächste Schritt in der Arbeit. Jetzt wird das Ganze in Kunstschwärmen untersucht. Überschrift: Feldtests mit Lithiumchlorid in Kunstschwärmen. Um jetzt die Bedingungen im Feld anzunähern, haben wir 25 Molare und 50 Molare Lithiumchlorid-Lösung in 9 brutfreien Kunstschwärmen angewendet. Die bestehen aus einer Königin und ungefähr 20.000 Bienen. Diese Konzentrationen von 25 und 50 Millimol wurden gewählt, basierend auf den vorhergehenden Experimenten mit gekäfigten Bienen, um die höchste Dosis zu verwenden, die Bienen in einer kurzen Behandlungszeit tolerieren, 25 Millimol. Aber weil es schwierig ist, den Zuckersirup durch den gesamten Kunstschwarm von 20.000 Bienen gleichmäßig zu verteilen, haben wir zusätzlich eine 50 Millimol Konzentration von Lithiumchlorid untersucht und getestet, um sicherzustellen, dass jede Biene einer ausreichenden Menge von Lithium ausgesetzt wurde. Die Schwärme wurden ad libitum, also wie viel sie möchten, mit Sucrose-Sirup gefüttert, die 25 Millimol oder 50 Millimol Konzentration Lithiumchlorid beinhalten, über eine Periode von 3 Tagen, gefolgt von einer Anwendung von Pericin. Und Pericin ist das Organophosphat Cumafos. Als Wirkstoff ist ein hocheffektives Varroazid, das häufig in Kontrollgruppen verwendet wird. Die Milbensterblichkeit wurde festgehalten über eine Periode von 5 Tagen und vor der Kontrollbehandlung durch Pericin hat eine 25 molare Lithiumchlorid-Lösung ungefähr 90% der Milben im Schwarm getötet und die höhere Konzentration von 50 Mol hat diesen Effekt nicht erhöht. Insgesamt war die Effizienz der Behandlung etwas geringer als in den Käfigtests. Eine Erklärung könnte sein, dass Lithiumchlorid in einem Cluster von Tausenden von Bienen mehr Zeit braucht, verteilt zu werden, bis die letzte einzelne Biene eine ausreichende Dosis von Lithiumchlorid konsumiert hat, die dann die parasitierende Milbe dann tötet. Die notwendige Fütterungszeit über solche Einheiten von 20.000 Bienen müsste dann in weiteren Untersuchungen bestimmt werden. So, dann kommt eine Tabelle, in der das Varroazid der zwei Lithiumchlorid-Diäten bestimmt wird von 25 mol und 50 mol und die Daten dann in eine Effizienz umgerechnet werden von ungefähr 89%. Das war es also im Schwarm. Jetzt kommt die Untersuchung, was genau im Lithiumchlorid eigentlich die Wirksamkeit verursacht, ob also Lithium auch in anderen Verbindungen eine Wirksamkeit herstellt oder eine Wirksamkeit als Varroazid hat oder ob es vielleicht nicht Lithiumsalze, also die Salzartigkeit, die Wirkung herstellt, dass also Lithium gar nicht notwendig ist, Hauptsache Salz. Überschrift: Die Effizienz anderer Lithiumverbindungen und von Nicht-Lithiumsalzen. Um zu bestätigen, dass Lithium die aktive Komponente für den Effekt an Varroamilben ist, haben wir eine Serie von Lithiumverbindungen getestet und verglichen mit dem milbentötenden Effekt mit Nicht-Lithiumsalzen. Speziell haben uns interessiert Lithiumcitrat, eine Verbindung mit 3 Lithium-Ionen, Lithiumsulfat und Lithiumcarbonat mit 2 Lithium-Ionen verglichen mit nur einem Lithium-Ion in Lithiumchlorid. Zusätzliche Verbindungen mit einem Lithium-Ion sind Lithiumlaktat, Lithiumacetat, aber mit unterschiedlicher Löslichkeit, unterschiedlicher chemischer Reaktivität und Preis haben wir also inkludiert zur Analyse der Effizienz und der Verträglichkeit verglichen zu Lithiumchlorid. In Käfigexperimenten haben alle Verbindungen 100% der Milben eliminiert in einer Konzentration von 25 Millimol innerhalb 3 bei Lithiumcitrat und Lithiumacetat bis 4 Tagen bei Lithiumsulfat, Lithiumlaktat und Lithiumcarbonat. Zusätzlich in den 4 Millimol Testlösungen wurde die gesamte phoretische Milben, also die angesetzten Milben, innerhalb 5 bei Citrat, Sulfat und Acetat bis 7 Tagen bei Lithiumlaktat getötet, ausgenommen für Lithiumcarbonat. Das Ganze wird dann auch in einer Tabelle dargestellt. Die Arbeiterinnenbienensterblichkeit war nicht signifikant erhöht in allen angewendeten Konzentrationen verglichen mit der unbehandelten Kontrollgruppe, außer bei der 25 Millimol Lithiumsulfat und der 25 Millimol Lithiumlaktatgruppe. Mit diesen Experimenten konnten wir bestätigen, dass andere Lithiumkomponenten ein ähnliches Potenzial für die Benutzung als systemisches Akarizid hat. Das könnte die Flexibilität eines möglichen Designs für ein veterinärmedizinisches Produkt erhöhen. Wenn man den Preis betrachtet, sind Lithiumchlorid und Lithiumcitrat die günstigsten Komponenten. Lithiumsulfat ist nicht so gut geeignet, weil es von den Bienen nicht so gut vertragen wird und Lithiumcarbonat nicht so gut, weil es eine relativ geringe Wasserlösigkeit hat. Um die Konzentrationsabhängigkeit der Lithiumkomponenten detaillierter zu untersuchen, haben wir Lithiumchlorid mit Lithiumcitrat verglichen. Die haben nämlich den größten Unterschied in der Anzahl der Lithium-Ionen pro Molekül. Und das haben wir gemacht in 5 unterschiedlichen Konzentrationen zwischen 1 und 25 Millimol. Alle Konzentrationen von Lithiumcitrat haben signifikant höhere milbentötende Aktivität verglichen zu Lithiumchlorid, aber es gab keinen Unterschied in der Sterblichkeit zu den Bienen. Aus diesem Grund könnte Lithiumcitrat ein möglicherweise noch besserer Wirkstoff sein. Eine Tabelle zeigt dann die Ergebnisse in Zahlen. Es gab dann auch eine lithiumfreie Kontrollgruppe, auch um auszuschließen, dass Chlorid der aktive Wirkstoff ist. Deswegen haben wir verschiedene andere Alkalisalze, nämlich Natriumchlorid und Kaliumchlorid, auch Magnesiumchlorid getestet. Bei einer Konzentration von 25 Millimol. Wir haben keinen varroatötenden Effekt für Natriumchlorid oder Kaliumchlorid festgestellt, aber in Tests mit Magnesiumchlorid starben 100% der gekäfigten Bienen innerhalb von 5 Tagen und deswegen musste das Experiment abgebrochen werden, bevor der Effekt auf Milben analysiert werden konnte. Basierend auf diesen Experimenten haben wir geschlossen, dass Lithium tatsächlich der milbentötende Wirkstoff ist, in einer dosisabhängigen Art und Weise, und dass Lithiumcitrat die Verbindung ist, die am meisten zu bevorzugen wäre bei all den getesteten Wirkstoffen. So, gut. Nächste Überschrift: das Potenzial der Lithiumverbindungen als neues Varroazid. Wir haben gezeigt, dass nicht die ursprünglich vorgeschlagene Double-Stranded RNA gegen die Varroa-Gene einen starken Effekt hat, sondern Lithiumsalze auf Varroa-Milben in gekäfigten Bienen und in Kunstschwärmen. Diese Resultate zeigen, dass Lithiumverbindungen eine neue Klasse von Akariziden sind, also akarizidalen Wirkstoffen, mit einem herausragenden Potenzial und bemerkenswerter guter Verträglichkeit durch die Bienen. Die unterschiedliche Empfindlichkeit von Milben und Bienen auf Lithiumchlorid ist umso mehr bemerkenswert, dass aufgrund von Verdünnungseffekten die Konzentration von Lithiumchlorid in der Hämolymphe der Bienen substanziell geringer sein wird als die Konzentration, die den Bienen verfüttert wird. Wichtig zu sagen, unsere Ergebnisse bedeuten nicht, dass der milbentötende Effekt des RNA-Interferenz-basierten Ansatzes, wie er von Gabian und den anderen publiziert wurde, beeinflusst wären durch Lithiumchlorid. Nachdem man eine Mischung von Double-Stranded RNA an Honigbienen verfüttert über eine Periode von 60 Tagen, haben Gabian und andere Wissenschaftler bemerkt, einen langsamen Anstieg an Milbensterblichkeit mit einer Gesamtbehandlungseffizienz von nur 60%. Und im Blicke der schnellen und hocheffektiven Auswirkungen der Verfütterung von Lithiumchlorid werden verschiedene Arten der Anwendung möglich. Die RNA-Interferenz scheint einen Langzeiteffekt zu haben und Lithiumkomponenten einen unabhängigen Mechanismus zu liefern mit einem schnellen Effekt und einer schnellen Auswirkung und einer hohen Wirksamkeit. Als Varroazid hat Lithiumchlorid einige Features, die einzigartig sind in dieser Kombination, die jetzt dargestellt werden im Text. Nummer 1. Lithiumchlorid benimmt sich systemisch über die Fütterung, unter dem Stichwort also easy to apply. Nummer 2. Lithiumchlorid ist wasserlöslich und wird sich deswegen nicht in Bienenwachs ansammeln. Das ist nämlich ein wichtiges Problem für Konzepte der Langzeitanwirkung, weil die mit synthetischen Varroaziden die lipophil sind. Nummer 3. Die orale Giftigkeit der meisten Lithiumverbindungen auf Säugetiere ist relativ gering. Nummer 4. Lithiumchlorid hat keinen abstoßenden Effekt in der Nährlösung innerhalb der verwendeten Konzentrationen von 2 bis 25 Millimol und 5 Lithiumchlorid ist zu moderaten Preisen verfügbar. Was sehr vielversprechend ist, ist das Faktum, dass eine einzelne Anwendung von nur 10 Mikroliter von Lithiumchlorid in einer 25 Millimol Lösung, das ist eine Dosis von 10,6 Mikrogramm von Lithiumchlorid, pro individueller Biene ausreicht, um ansitzende Milben zu töten. Eine Herausforderung für kommende Forschung wird sein, smarte Anwendungen zu entwickeln, die die Technik beinhalten, große Schwärme und Kolonien zu behandeln, um sicherzustellen, dass alle Bienen die kritische Menge des aktiven Wirkstoffes erhalten. Im Moment wissen wir noch nicht, was genau Lithiumchlorid, wie Lithiumchlorid die ansitzenden Varroa-Milben tötet. Und es gibt wenige Publikationen über den Effekt von Lithiumchlorid auf Insekten. In der menschlichen Medizin wird Lithium verwendet seit 1870 und ist ein stimmungsstabilisierender Wirkstoff, der angewendet wird für die Behandlung von manischen Episoden und als stabilisierende Behandlung für bipolare Störungen. Unter diesem Gesichtspunkt der therapeutischen Verwendung wurden Lithiumverbindungen und ihre Giftigkeit und ihr Toxizitätsprofil sorgfältig untersucht. Soweit gibt es eine Anzahl an Enzymen, die im Stoffwechsel eine Rolle spielen, in der Blutbildung und weitere Prozesse wurden vorgeschlagen als potenzieller Angriffspunkt von Lithiumchlorid. Diese Enzyme brauchen Metallione und Lithium handelt hier nicht kompetitiv mit anderen Verbindungen, indem es höchstwahrscheinlich ein divalentes Kation ersetzt. Zugegebenermaßen haben wir im Moment keinen Hinweis darauf, dass der beobachtete milbentötende Effekt von Lithiumverbindungen auf eine ähnliche Art und Weise funktioniert. Wir sind uns auch bewusst, dass unsere Resultate nur einen ersten Schritt in der Entwicklung neuer veterinärmedizinischer Produkte bedeuten. Feldtests in freifliegenden Kolonien sind genauso notwendig wie eine Analyse der subletalen Effekte und Langzeitwirkungen, Nebenwirkungen auf erwachsene Bienen und Bienenbrut und mögliche Ansammlung an Wirkstoffen im Honig. Wie auch immer, die Resultate, die wir hier präsentiert haben, zeigt, dass Lithiumchlorid ein Potenzial hat als eine effektive und leicht anzuwendende Behandlung für Kunstschwärme und Naturschwärme und speziell für die große Anzahl an Paketbienen, die für die Bestäubung in den Vereinigten Staaten verwendet werden. Und mehr noch, die weitere Erforschung des Mechanismus der Aktion, also wie Lithiumchlorid wirkt, könnte weitere Wege für die gezielte Entwicklung von Veterinärprodukten bedeuten, um die Varroa-Milbe zu bekämpfen. Ja, das war alles, was uns interessiert. Was hier noch folgt im Artikel, ist die genaue Beschreibung der Methoden, wie die Bienen gekäfigt wurden, wie diese Käfige verschlossen wurden, wie groß sie waren, mit welchen Substanzen die Pilotstudie der RNA-Interferenz mit Lithiumchlorid gemacht wurde. Also all das, was eine wissenschaftliche Arbeit nachvollziehbar macht, wird hier dargestellt, aber eben als Hintergrund und nicht mehr als eigentlicher Inhalt der Entdeckungen, die wir eben jetzt aus dem englischsprachigen Artikel ins Deutsche übernommen haben. Es folgen dann noch alle zitierten Stellen, alle Artikel kann man weiterlesen Und am Schluss gibt es dann noch die Informationen über die Autoren und wer was gemacht hat. Soweit zur Meldung, dass Lithiumchlorid eingesetzt werden könnte zur sehr effektiven Behandlung der Varroa-Problematik. Und interessanterweise war eben, und das hat auch Gerhard Liebig angesprochen in seinem sehr kritischen Artikel, die Auswirkung auf die Brut, nämlich dass Lithiumchlorid gar nicht gut verträgt, sind in der Patentschrift zu finden, die sehr ähnlich aufgebaut ist wie dieser wissenschaftliche Artikel, den wir uns jetzt angeschaut haben. Aber die Auswirkung auf die Brut, und zwar in einem Experiment 8, aber dieses Experiment ist hier nicht im wissenschaftlichen Artikel drinnen. Und das, sagt jetzt Gerhard Liebig, ist verblüffend, weil da fehlt etwas, sagt Gerhard Liebig. Aber ich denke, um das Ganze von der positiven Seite her zu sehen, es gibt sicherlich unterschiedliche Mechanismen, wie man eine Erkenntnis in dieser Kategorie, nämlich die überraschende Erkenntnis, dass etwas wirkt, eine Entdeckung, einerseits in ein Patent umschreibt oder anwendet, wann dann dieses Patent, das wurde ja vorher publiziert, vor dem wissenschaftlichen Artikel, öffentlich wird, was dann aber eigentlich andere Mechanismen sind, die in der wissenschaftlichen Publikation auftreten, nämlich dass man eine Arbeit schreibt unter bestimmten Gesichtspunkten und was dann wiederum in der Öffentlichkeit landet, in den Zeitungen und Online-Medien, die dann wiederum alle betreffen. Mir ging es jetzt darum, einfach nur diesen Artikel zu verstehen, was haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich genau gemacht und die äußere Schicht der Auswirkungen, in welcher Weise das passiert ist oder wie sich das entwickelt, das war jetzt eigentlich nicht so sehr das Thema. Und mich hat die Geschichte einfach fasziniert, weil man so die Arbeitsweise kennenlernen kann, wie ein Effekt, der auftritt, dann getestet wird, dass man den unteren Schwellenwert findet, dass man eine Kurzzeitfütterung macht, Auswirkung auf Bienen, wie man dann ausschließt, dass es die Salzartigkeit der Substanz ist. Also all diese verschiedenen Ansätze, das Problem oder die Fragestellung zu erhellen, das hat mir schon sehr gut gefallen in diesem Artikel auch. Man könnte es auch lesen, aber vielleicht ist das Ganze akustisch einmal auf die Ohren eine interessante Alternative, sich einmal einen wissenschaftlichen Artikel auch anzuhören. Insbesondere eben, wenn er nicht deutsch ist, sondern erst die Übertragung vom Englischen ins Deutsche hergestellt werden muss. So, jetzt habe ich aber viel geredet. Und der Korrespondentenbericht dieser Ausgabe kommt aus dem süddeutschen Raum und zwar von Jürgen Binder. Er hat sich die Zeit genommen, ja, zu erzählen, wie es in seiner Imkerei so steht im Moment. Das hören wir gegen Ende des Korrespondentenberichts, aber wir reden zuerst über das, was er heute in seinem Kurs gelehrt hat, Schwärme. Und gleich vorweg, keine Angst vor Bienenschwärmen. Ja, ich bin gerade am Bodensee bei einem Kurs mit angehenden Profi-Imkern. Wir unterrichten, wie man mit dem Schwarmtrieb zurechtkommt. Die Biene will ja wegschwärmen als natürliche Vermehrungsform. Ja. Und die Imker haben immer ein bisschen Angst davor, dass ihnen der Schwarm, die Biene wegfliegt. Aber vor dem Schwarm brauchen wir keine Angst haben. Ja. Weil? Weil der Schwarm ist eigentlich nichts anderes als die Verjüngung des Beans. Und wenn man den Schwarm einfängt, dann hat man ein neues Bienenvolk. Und das ist besonders vital und besonders gesund. Das Problem ist nur, die Schwärme fliegen mittags um 12 weg und in der heutigen Arbeitswelt ist man da nicht zu Hause und kann den Schwarm dann nicht einfangen. Geht das so wie eine Uhr? Um 12 ist er weg? Ja, also zwischen 11 und 14 Uhr. Da ist der Sonnenstand am höchsten. und die Bedingungen auszufliegen sind am besten, also die natürlichen Bedingungen. So, jetzt sitze ich daneben und schaue zu, was mache ich? Genießen. Wenn du neben einem Bienen, wenn du irgendwo in der Natur bist oder auch Bienen kann man ja auch in der Stadt halten, also wenn du merkst, dass ein Bienenschwarm abgeht, ja, aus einem Volk, das merkst du daran, dass plötzlich ein unwahrscheinliches Brausen, ja, in die Luft kommt. Ein Brausen, wie man es sonst nie hört, das ganze Jahr über. Und dann schwärmt ein Bienenvolk ab und Tausende, bis zu 20.000 Bienen fliegen gleichzeitig aus einem Stock raus und durchwärmen die Luft. Ja. So kann man das sagen. Und die fliegen dann raus, ja, innerhalb von etwa 5 bis 10 Minuten und hängen sich an einen Ast, an einem Baum in der Nähe hin. Und dort kommt dann der Schwarm zur Ruhe. Du würdest also wirklich zuschauen und schauen, wo er dann zur Ruhe kommt. Ja, was anderes kannst du gar nicht machen. Nicht. Wenn der Schwarm rausfliegt, kannst du ihn nicht mehr einfangen. Und dann genieße ich ihn. Leider habe ich vielleicht nicht mehr als 5 Mal im Jahr die Gelegenheit, so einen Schwarm zu hören, weil ich ja natürlich auch nicht jeden Tag an meine Biene bin und diese Gelegenheiten dann auch oft verpasse. So, jetzt sitzt da auf einem Ast der Schwarm. Ja. Dann genießt du es immer noch und schaust ein wenig zu, wie sich das alles beruhigt. Ja, der natürliche Vorgang ist der Schwarm sitzt auf dem Ast und es fliegen immer noch einzelne Bienen zurück zum Volk und halten den Kontakt zu dem Volk, aus dem sie rausgeschwärmt sind. Ja. Und gleichzeitig fangen Scoutbienen an, die Umgebung abzufliegen, bis im Umkreis von 5 Kilometer eine geeignete Höhle zu suchen. Die Höhle, sie muss ungefähr 30 bis 40 Liter Volumen haben, also ein großes Loch in einem Baum oder auch sonst wo ein Fass oder unter einem Dachgiebel. Und dann kommunizieren die Scoutbienen miteinander, das sind dann vielleicht 50 Bienen pro Schwarm, die suchen die Umgebung ab. Und die Scoutbiene, die die überzeugendsten Argumente hat, die setzt sich durch und plötzlich setzt sich der Schwarm in Bewegung und fliegt in diese Höhle. Und dann hat der Schwarm eine neue Behausung. Und das kann dann den Nachmittag über noch dauern. Aber bis finster wird, ist es vorbei. Das findet normalerweise am nächsten Tag statt. Aha. Das Volk kommuniziert und diskutiert die Angebote. Und wenn da ein gutes Angebot da ist, wird am nächsten Tag weiter geschwärmt. Das kann aber auch 3 bis 4 Tage dauern, bis sich das Volk entscheidet. Aber das heißt, in dieser ersten Phase ist der Schwarm dann noch in der Nähe der ehemaligen Beute zu finden? Genau, genau. In der ersten Phase, da hängt der Schwarm, sagen wir mal, 5 bis 10 Meter vom Volk entfernt. Und da kann man ihn auch einfangen. Und soll man ihn einfangen? Ja, natürlich. Ein Schwarm hat in unserer Landschaft ohne den Eingriff und die Hilfe eines Imkers kaum eine Überlebenschance. Aber wir fangen ihn dann ein, wenn er wenige Meter in der Nähe hängt und nicht erst, wenn die Scoutbienen die neue Höhle gefunden haben, weil dann hätten wir echte Probleme, ihn dort zu finden oder rauszuholen. Wir möchten den Schwarm in der ersten Phase eben haben. Ja, da ist er ganz einfach zu fangen, aber wenn er sich schon mal für eine Wohnung entschieden hat und in diese Höhle eingezogen ist, ja zum Beispiel auch in Rollladenkästen, bei Häusern oder irgendwo an einer ungünstigen Stelle, da geht er nicht mehr raus. Da muss man aufmachen, ausschneiden und den rausholen und da geht er normalerweise kaputt. Wir wollen ihn genießen, wir wollen wissen, wo er ist und dann holen wir ihn, also schlagen wir ihn ein. Aber jetzt ist dann die Frage, das ist ja noch alles in der Nähe des Bienenstandes. Was muss ich dann berücksichtigen, dass der nicht wieder wegfliegt, beziehungsweise eine Verwirrung entsteht mit den Bienenbeuten, die da stehen? Alte, neue? Ja. Also zuerst mal muss man sagen, dass der Schwarm, wenn so ein Bienenvolk schwärmt, ist völlig ungefährlich für uns. Das Bienenvolk mit sich beschäftigt und man kann mittendrin in den Bienen stehen und da passiert überhaupt nichts. Da braucht man also auch, wenn man in der Stadt wohnt oder Kinder hat, überhaupt keine Gedanken sich machen. Das ist völlig ungefährlich. Ja. Und der Schwarm, der hängt am Stamm und man macht ihn nass, schüttelt an dem Ast oder an dem Zweig und er fällt und hält einen Eimer drunter oder irgendein Gefäß, ja, das groß genug ist, und dann fällt der Schwarm da rein. Und dieser Schwarm, den kann man ganz in der Nähe des alten Bienenvolks in eine neue Bienenkiste reingeben. Mhm. Der hat sozusagen den alten Standort vergessen. Ach. So kann man das ja. Der hält zwar immer noch Kontakt zu seinem Muttervolk, ja, aus dem er weggeflogen ist, aber der hat sich ja dafür entschieden, sich fortzupflanzen. Ja. Und in der Natur würde er jetzt wegfliegen vom alten Volk, denn der Schwarm, der hat ja als Nahrungsquelle die landwirtschaftliche Umgebung. Ja. Und von daher schwärmt natürlich dann der Schwarm einige hundert Meter oder auch ein, zwei Kilometer weg von dem alten Volk, damit für beide Tiere in Zukunft die Nahrungsquelle ausreichend ist. Ja, so hat es die Natur eingerichtet. Ja. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe und in dieser Logik auch denke, dann es gaustert da in meinen Kopf so ein Vokabel, das heißt kellerhaft. Das hört sich einmal schrecklich an. Aber das wäre jetzt, wenn ich den Schwarm in der Nähe von meiner Bienenbeute, wo er weggeschwärmt ist, wieder einfange, überhaupt kein Thema, weil das ist mein eigener Honig, der da in den Honigblasen der Bienen ist, die da wegschwärmen. Da gibt's also keine Krankheitserreger extra von anderswoher. Also diese Idee, Bienen einzusperren, irgendwo im Keller, bis sie ihren Honig aufgebraucht haben, wäre da völlig fehl am Platze. Anders wäre das jetzt, wenn ich irgendeinen Schwarm von irgendwo her hole, wo ich nicht weiß, wo kommt der her. Und jetzt frage ich dich, ist das alles falsch, was ich sage? Das ist völliger Unfug. Ja, danke. Ein Schwarm hat keine Krankheiten. Ja. Ein Schwarm ist das in der gesündesten Phase seiner Entwicklung. Das ist wie ein Jugendlicher, wie ein 17-Jähriger. Den sperrt man nicht in einen Keller. Der ist körperlich voll fit, voll vermehrungsfähig. Der hat keine Krankheit. Warum soll denn ein fremder Schwarm Krankheiten haben? Dein eigener hat auch keine Krankheiten. Die Krankheiten, die er haben könnte, die hat jeder, nämlich er trägt Parasiten mit sich, ja, die Varroa-Milbe. Ja. Und die Krankheit, vor der alle Angst haben, das ist eine Brutkrankheit, nämlich Fallbrut. Ja. Die gibt es in der Brut, aber ein Schwarm hat ja keine Brut. Ja. Und ein Volk, das Fallbrut hat, schwärmt nicht ab, weil okay, das ist so geschwächt und so schlecht entwickelt, das kann sich nicht fortpflanzen. Also das ist ein Unfug, kellerhaft ist auch Unfug. Es gibt in einem einzigen imkerlichen Prozess, da gibt es die Notwendigkeit für das Zusammenhalten von Bienen ein, zwei Tage. Das ist, wenn unbegattete Königinnen mit Bienen zusammengebracht werden, um eine Begattungseinheit zu machen. Ja. Das hält man dann ein, zwei Tage. Ja, aber Schwärme, sowohl Naturschwärme als auch Kunstschwärme gehören nicht in Kellerhaft. In Kellerhaft gehört der Imker. Wenn du das jetzt im Imkerkurs bei der Ausbildung von Profi-Imkern erzählst, sind da alle deiner Meinung? Stimmen die zu? Es wird an vielen Stellen wird noch dieser Unfug von kellerhaft unterrichtet, ja, aber die Profis wissen längst, ja, dass das ein Unfug ist und machen das auch nicht. Ja, ja. Also da gibt es halt viele Lehrer, die auch selber eigentlich nur Hobby-Imker sind und die diesen Unfug nachplappern, ja, ja, der da seit Jahrzehnten geplappert wird. Ja, also von daher, mhm, kennt ihr. Natürlich, okay, ich habe auch österreichische Schüler und ich krieg hier immer wieder mitgeteilt, in Österreich lernt man das anders. Aber ich denke, das ist keine Frage, ob das in Österreich oder Deutschland unterrichtet wird, ja, sondern das ist eine Frage, auf welchem imkerlichen Niveau, ja, der Lehrer sich befindet, ja, ja, der da unterrichtet. Und das ist eigentlich längst klar. Kellerhaft ist ein Imkermärchen. Okay. Ich meine, das ist ja so verführerisch, wenn man ein Rezept hat, das logisch klingt. Und ich meine, ich habe das mit der Kellerhaft gelesen, gehört. Das hat ja auch in irgendeiner Weise logisch geklungen. Es gibt aber offensichtlich eine bessere Logik und die sollte man oder würde man dann eben auch lernen und eben in einen Kurs, wo man es lernen kann, wo es Leute gibt, die das auch unterrichten. Also die Natur macht keine Kellerhaft. Und die Natur ist besser als wir. Wir müssen mit unseren imkerlichen Maßnahmen auf die Natur schauen. Ja. Welche Lösung hat die Natur gefunden? Und die Natur sagt, wir vermehren uns und wir suchen so schnell wie möglich eine Möglichkeit, unsere Behausung neu zu beleben. Und was machen wir mit Kellerhaft? Wir verzögern die Neubelebung einer neuen Behausung. Das heißt, wir schädigen das Volk, das Neue. Mhm. Und wenn ich noch eine Logik fertig spinnen darf, man hört ja immer, das Schwärmen ist ja auch eine Möglichkeit des Beans, Krankheiten zu entkommen. Dann wäre das ja damit auch wirklich dazu passend, die Krankheiten würden dann zurückbleiben, die dann im Stock irgendwo sind. Ja, also dieses Argument, das trifft eigentlich nur auf die Varroa zu. Ein Volk, das krank ist, vermehrt sich nicht. Ah ja. Ein Volk, das krank ist, kann wieder gesund werden, je nachdem, welche Krankheit hat. Es hat Krankheiten, die sind genetisch bedingt, Krankheiten, die sind durch den Standort begünstigt, zum Beispiel ein Standort, der zu feucht ist, ist immer ungünstig für die Bienen. Die Bienen sollten in der prallen Sonne stehen, da ist es schön trocken und schön warm. Und dann haben die wenig. Aber schaut mal her, wie viele Bienenvölker haben denn Krankheiten? Das ist doch so wie bei den Menschen auch. Von 1000 ist mal einer krank. Und je nachdem, was für eine Krankheit er hat, der wird auch wieder gesund. Und manche Krankheit, also vor allem eine Krankheit, die amerikanische Faulbrut, die muss man eliminieren. Und dann wird das Bienenvolk verbrannt. Yeah. Und auch die Kiste drumherum. Und dann ist das, weil da ist dieser, die kann man zwar auch sanieren, aber das lohnt sich normalerweise nicht, das ist zu viel Aufwand. Also und Bienen sind nicht krank, Bienen sind gesund. Ja. Bienen müssen gesund sein. Und diese Bienenkrankheiten, die wir da haben, das ist in erster Linie die Varroa und das ist in zweiter Linie Pestizide, Neonicotinoide der Landwirtschaft, die ausgebracht werden zum falschen Zeitpunkt oder in zu großer Menge oder vor allem in Kombination verschiedener Spritzmittel, die, wenn sie einzeln verwendet werden, zwar Bienen ungefährlich sind, aber wenn man sie kombiniert, wird plötzlich Bienen gefährlich werden. Ja. Und das wissen eben viele Bauern auch nicht. B4, das heißt, also so heißt ein Mittel, das Bienen ungefährlich ist. Aber die Definition von Bienen ungefährlich heißt, dass, wenn die Biene mit dem Spritzmittel in Berührung kommt, innerhalb der ersten 48 Stunden nicht mehr als 50% der Bienen sterben. Mhm. Das heißt, innerhalb von 48 Stunden darf die Hälfte des Bienenvolks sterben und immer noch heißt das Mittel Bienen ungefährlich. Ja, ja. Das muss man sich mal vor Augen halten. Ja, das passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen, ja. Und das ist natürlich eine Bauerntäuschung und Verbrauchertäuschung und Imkertäuschung. Sag Jürgen, jetzt muss ich dir aber dich vorstellen, weil das müssen wir auch auf die Reihe kriegen. Du schreibst in diesem Jahr für die österreichische Imkerzeitung für Bienen aktuell die Monatsanweisungen. Ja. Und du schreibst das Ganze aus vom süddeutschen Raum, also in Richtung Österreich hin, was mir besonders gut gefällt, weil wir waren ja schließlich vor 200 Jahren auch einmal bei Bayern, zumindest wir in Oberösterreich und im Innviertel. Und hast selbst eine Imkerei, eine Honigmanufaktur mit einer Armbrust im Wappen. Und diese Armbrust findet sich auch wiederum in einer Imkerschule, in der du unterrichtest, bei der Armbruster Imkerschule, die mir eigentlich schon sehr früh in meinen Radar gekommen ist. Und ich frage mich, warum eigentlich? Was hat's mit der Armbruster Imkerschule auf sich? Naja, die Armbrust hat eigentlich nichts mit Armbruster zu tun. Die Armbruster Imkerschule trägt den Namen von Professor Ludwig Armbruster. Das war der erste Bienenwissenschaftler in Deutschland. Das ist irgendwie eine Koinzidenz, ein Zufall, vielleicht auch keiner. Ja. Also das hat nichts miteinander zu tun. Alles klar. Aber die Armbrust ist das Zeichen des Zeitlers. Der Zeitler war der Imker, der Waldimkerei betrieben hat. Und da er in den Wald gehen durfte, durfte er auch eine Waffe mitnehmen, um sich gegen Bären und Wölfe zu schützen. Ach, geh. Und daher kommt die Armbrust als Zeichen für die Imker. Die Armbrust ist das alte Zeichen für die Imker. Und deshalb habe ich es übernommen. Du, und die Armbruster Imkerschule? Warum kennen wir die? Ja, nun, das ist im Grunde genommen, unterrichte ich ja schon lange und habe selber auch ein einen bedeutenden Lehrer, der leider jetzt verstorben ist, Imkermeister Hans Bär. Ja. Und ich habe mit ihm viel diskutiert und wir wollten dem Unterricht, den wir geben, auch einen Namen geben und wählten daher den ersten Bienenwissenschaftler Deutschlands, der 1932 dann von seinem Lehrstuhl vertrieben wurde und ein bisschen in Vergessenheit geriet. Ja. Und so kam die Namensgebung zustande. Ach. Ambruster hat wissenschaftliche Arbeiten gemacht, die heute noch aktuell sind. Ja. Leider sind seine Bücher alle nicht mehr aufgelegt und ich werde in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass sie wieder publiziert werden. Und Bruder Adam ist auch nicht weit entfernt, oder? Bruder Adam hat eigentlich mit Ambruster nicht direkt was zu tun. Ambruster hat eine Bienenzüchtungskunde geschrieben, wo er über die Kreuzungszucht bei der Biene geforscht hat. Ja. Und beschrieben hat, wie es geht. Und Bruder Adam hat nach dieser Bienenzüchtungskunde Bienen gezüchtet. Und dann eben die Backfastbiene auch. Die Backfastbiene ist draus geworden aus dieser Arbeit. Nach 70 Jahren intensiver Zuchtarbeit, ja. Aber die Backfastbiene ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht Unterrichtsgegenstand der Ambruster Imkerschule, sondern das ist nur ein Teil aus der ganzen Imkerwelt des 20. Jahrhunderts. Die Ambruster Imkerschule unterrichtet im Grunde genommen das erfolgreiches Imkern. Erfolgreiches und gutes Imkern wird unterrichtet. Und das kann man mit der Kanika genauso machen. Ja. Wie ist es denn bei dir, Jürgen? Du hast ja selbst Bienen. Wie viele Völker hast denn du? Ich habe ständig zwischen 100 und 200 Völker. Früher hatte ich mehr, aber jetzt habe ich so viel zu unterrichten, dass ich meine Völkerzahl etwas reduziert habe. Und ich imkere, sagen wir mal so, auch bis ins Gebirge hinein. Ja. Also die Tatsache, dass ich in Süddeutschland imkere, das trifft alles auch für Österreich zu. Ja, ja. Ich freue mich schon sehr auf diese Anweisungen, weil ich finde es einerseits besonders interessant, welche Menschen es sind, wie sie die Art, wie sie beschreiben, ist so großartig unterschiedlich. Ich finde es aber auch besonders schön, jetzt mit dir an dieser Stelle zu reden, weil ich dann erst in den kommenden Monaten deine Anweisungen lesen kann und einfach ein anderes Bild habe, wie wenn wir dich jetzt nicht gehört hätten. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Ein Thema ist bei dir auch immer wieder das auftaucht, das ist der angepasste Brutraum. Wenn wir noch wenig davon verstehen, was ist da das Besondere und im Gegensatz wozu? Ja, im Gegensatz zur Mainstream-Imkerei, die die letzten 30 Jahre unterrichtet wird, unterrichten wir, dass man im Brutraum nur so viel Platz gibt, wie die Königin wirklich für das Ablegen der Eier benötigt und nicht mehr. Und dann kommt das Absperrgitter und dann kommt der Honigraum. Und der Honigraum wird nicht bebrütet, der Honigraum wird auch nicht betreten von der Königin, sondern das sind dann die Bienen. Im Frühjahr explodiert ja das Bienenvolk, was die Bienenmasse angeht, aber die Brut kann nicht weit mehr explodieren, weil die Königin hat nur eine bestimmte Legeleistung. Und in der weit verbreiteten Imkerei, da gibt man dem Brutraum viel zu viel Platz, viel mehr Platz, als er benötigt. Aber der Theorie folgend, dass man dadurch Schwärme vermeidet. Aber die Wirklichkeit zeigt, die Schwarmneigung, die nimmt ab, je kleiner der Brutraum ist. Für die Brut. Die Bienen brauchen natürlich Platz, wo sie hingehen können. Und die gehen nach meiner Betriebsweise in den Honigraum und lagern dort den Honig ab. Und das ist eigentlich in drei Sätzen zusammengefasst die ganze Sache. Und wenn man der Königin wirklich nur so viel Platz gibt für die Brut, wie sie braucht, dann ist der Platz, der auf 37 Grad geheizt werden muss, viel kleiner, viel kompakter und das Bienenvolk wird viel weniger Energie verbrauchen für seine eigenen Lebensvorgänge. Was braucht sie denn für Energie? Honig. Wenn sie weniger Energie braucht, bleibt mehr Energie für uns übrig. Der angepasste Brutraum, der spart pro Tag 100 bis 200 Gramm Honig und das 90 Tage lang. Und jetzt kann man sich ja mal ausrechnen, wie viel das ausmacht. Und wie reguliere ich den Platz, den ich hier gebe? Mit einem Brett. Das Brett ist gut isoliert. Ist das der Sheet? Sheet. Das ist der Sheet, ja. Egal, wie man es nennt. Das ist letzten Endes eine isolierte Wabe. Ja. Da kann man auch einfach ein Sperrholz nehmen und das kann man gut isolieren oder ein Stück Styrodur oder Kork, was auch immer. links und rechts an den Brutkörper ran und dann nur so viel Waben, wie wirklich auch benötigt werden. Und die Frage ist, wie viel Waben werden benötigt? Das ist die große Kunst. Ja, und das wollte ich dich jetzt fragen, aber du sagst, das ist eine große Kunst. Wie kann man sich denn dieser Kunst nähern? Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Wenn man von einer Legeleistung von 2000 Eiern ausgeht und zugrunde legt, dass die Arbeiterin nach 21 Tagen schlüpft, dann braucht die Königin 42.000 Zellen, um ihre 2000 Eier täglich ablegen zu können. Mhm. 42.000 Zellen. Ja. So, muss man nur noch wissen, wie groß das Mal, wie viele Zellen auf der Wabe sind, die ich habe. Mhm. Die meisten Österreicher haben die Normalwabe. Und die Normalwabe, wenn ich das bei Lehrgängen frage, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland überall, dann wissen die meisten Imker nicht, wie viele Zellen auf ihrer Wabe drauf sind. Und die Österreicher wissen es auch nicht. Das muss man wissen, um die Menge der Waben auf die Legeleistung der Königin einzustellen. Ja. Und die Normalwabe hat ca. 5200 Zellen. 5200 Zellen auf der Wabe, das ist auf jeder Seite 2600. Und wenn man 42.000 durch 5200 teilt, dann kommt man auf 8 bis 9 Waben. Ja. Also wenn ich jetzt das Normalmaß habe, dann genügen 8 bis 9 Waben, um die komplette Maximallegeleistung einer Königin aufzunehmen. Mhm. Das heißt, wenn man das Normalmaß hat, dann imkert man auf einer Zange und nicht auf zwei Zangen. Zwei Zangen ist eine zu viel. Ich kann auch mit einer Jumbo-Zange, also ich habe zum Beispiel Zander Jumbo, dann muss ich das halt anders umrechnen und dann brauche ich noch weniger und kann das Sheet dann noch enger halten. Bei Zander Jumbo braucht man 5 oder 6 und dann wird das Sheet an diese 6. Position gesetzt und hinter dem Sheet kommt keine weitere Wabe. Ja. Keine weitere Wabe. Ja. Da muss der Lehrer auf Zeit bleiben. Ja. Absperrgitter, Honig kommt drauf. Ja, ja. Und das Argument noch einmal, dass es ihnen zu eng, der Bienenüberschuss geht rauf, aber dass es ihnen zu eng wird und sie deshalb schwärmen, was ist da das Argument dann? Was sagt man dann drauf? Ja, aber es wird ihnen doch nicht zu eng. Sie haben doch genug Platz. Okay. Ja, gut. Ja, ja. Ja, ja, sie haben doch genug Platz. Ja, ja, und das kann man durch Rechnen so erfahren. Ja, es ist in Wirklichkeit sogar so. Je weniger Platz man im Brutraum gibt, umso mehr sinkt die Schwarmneigung. Es ist genau das Gegenteil von dem richtig, was überall unterrichtet wird. Ja, es ist ein komplexer Prozess. Der Schwarmtrieb ist ein komplexer Prozess zwischen Pheromonen, die während die Legeleistung der Königin hochgeht, steigt ja auch die Pheromonproduktion. Wenn sie aber an ihrer ihrem Leistungsmaximum angekommen ist, bleibt das Pheromon gleich. Und die danach schlüpfenden Bienen, die verdünnen ja dann den Pheromongehalt pro Einzelbiene. Aber ausschlaggebend, ob der Schwarmtrieb ausgelöst wird oder nicht, ist die Pheromonkonzentration im Brutraum. Die Ammenbienen sind diejenigen, die entscheiden, ob der Schwarmtrieb ausgelöst wird. Und je enger der Brutraum gehalten wird, umso höher ist die Pheromonkonzentration im Brutraum. Und das ist der ausschlaggebende Grund. Und leider, das muss man einfach klipp und klar sagen, auch in Deutschland, auch in der Schweiz, leider wird exakt das Verkehrte unterrichtet zum Thema Schwarmtrieb. Es wird immer wieder gesagt, ihr müsst Platz geben, damit sie nicht schwärmen. Was machen sie? Sie schwärmen. Sie schwärmen. Ihr müsst Platz wegnehmen, damit sie nicht weniger schwärmen. Sie schwärmen dann auch, aber der Schwarmtrieb geht zurück, wenn der Brutraum kleiner gemacht wird. Und das ist, denke ich, eine Revolution. Jürgen, aber jetzt hast du das gesagt mit dem Rechnen, aber also Rechnen ist ja auch an sich schon eine Kunst. Aber was macht das Ganze jetzt zur Kunst, dass ich immer weiß, wie es den Bienen geht, wie viel Platz sie haben? Was ist die Kunst daran jetzt? Was ist das Schwierige daran jetzt? Naja, Rechnen geht ja noch. Man muss natürlich, also das Hauptproblem sind die Gefühle. Man hat uns beigebracht, Platz zu geben. Und Platz zu nehmen, das widerspricht ja dem ganzen Glaubenssätzen, die wir ja so verinnerlicht haben, dass sie zum Gefühl geworden sind. Und jetzt ist der große Problem ist, jetzt einfach einmal den Verstand einzuschalten und mit dem Verstand die Zahl der Rähmchen festzulegen. So, und das ist das Hauptproblem. Kunst, die Gefühle auszuschalten. Ja, ich bin bei dir, ich verstehe. Und dann muss man sie wieder einschalten, natürlich. Man muss natürlich schon sehen, in welcher Entwicklungsphase sich das Volk befindet. Aber so wie es bisher gemacht wird, ist es doch purer Zufall. Das Volk entwickelt sich oder es entwickelt sich nicht. Oder es entwickelt sich stark oder schlecht. Oder dann gibt es einen Futterabriss. Jetzt war es so warm, wenn es jetzt kalt wird, dauerhaft kalt, dann kann es sein, dass es nochmal einen Futterabriss gibt oder dass die Völker verhungern. Und das ist einfach Zufall. Aber wir können doch nicht die Bienenvölker mit einem hohen Zufallsfaktor zu überwinden. Wir führen unsere Völker, sie sind in unsere Obhut gegeben. Und dann müssen wir uns auch darum kümmern und nicht die Sache dem Zufall überlassen, ob sie verhungern, ob es einen Futterabriss gibt, ob sie irgendwas anderes da im Winter. Das geht einfach nicht, das können wir nicht machen. Wir müssen eine neue Ebene einnehmen in Zukunft. Und das machen viele Großimker natürlich. Das geht ja gar nicht anders. Wenn du existenziell abhängig bist von Bienen, von dem Wohlergehen deiner Bienen, dann machst du das natürlich. Nur leider, der meiste Unterricht, der überall gemacht wird, der wird eben aus dem Hobbyimker-Milieu gemacht. Der ist in vielen Punkten trotzdem gut, zweifellos. Also, und die Leute meinen es auch alle gut. Also, ich respektiere und wertschätze jeden Imkerlehrer, der sich die Mühe macht, es Anfängern beizubringen. Aber wir müssen trotzdem uns umtun und schauen, wie es die Profis machen. Weil bei einem Profi muss es klappen. Und bei einem Hobbyimker sollte es doch auch möglich sein, dass es klappt. Letzte Frage noch, wie schaut's gerade aus bei dir beim Bienenstand? Du hast gesagt, es war schon warm, es wird wahrscheinlich wieder kalt. Wie ist es jetzt bei dir und was sind deine nächsten Arbeitsschritte, die du machen wirst? Ja, also der erste Brutzeit ist bereits geschlüpft. Wir hatten in meiner Gegend 6, 7, 8 Grad, zum Teil auch 10 Grad. Da wird viel gebrütet. Der erste Brut ist geschlüpft. Ich hatte im November Ende November die Winterbehandlung gemacht. Da habe ich meine Völker, die sitzen auf der Dant. Ich hatte 20 Jahre lang Zander und habe jetzt umgestellt vor ein paar Jahren auf das größere Maß. Weil viele Völker, die auf einem größeren Maß sitzen, die entwickeln sich im Frühjahr besser und da gibt es auch keine Futterabrisse normalerweise, wenn man es richtig macht. Und ich habe sie also im November auf 3, 4 oder 5 Waben geschiedet. Und da bleibt das Schied jetzt sitzen auf beiden Seiten. Und das Einzige, was ich jetzt in den nächsten Tagen mache, ist eine Futterkontrolle. Ich schaue, wie weit die Bienen sich entwickelt haben, ob genug Futter drin ist. Und wenn nicht genug Futter drin ist, hänge ich eine Futterwabe direkt ans Schied und gebe 2 bis 3 Liter Sirup. Und mache damit gleichzeitig eine Frühjahrsfütterung. Das ist das, was ich jetzt im Februar noch mache. Und dann gehen wir Anfang März wieder hin. Und bis dorthin erwarte ich, dass 3,5 bis 4 Dadant-Waben voll bebrütet sind. Also voll heißt mindestens 80%. Und dann werde ich schauen, ob ich erweitern muss. Weil Dadant reichen mir ja 5 Waben bis zum 10. April. Und die werde ich dieses Jahr auf jeden Fall erreichen. Bei Deutsch Normal muss man dann im 2-Wochen-Rhythmus um eine Wabe erweitern, um eine Futterwabe. Also das Normale sollte man jetzt vielleicht auf 5, 6 oder 7 Waben prallvoll mit Bienen sitzen haben. Ja, ja. Und das geht dann schon schneller los, wie man glaubt. Also bei uns ist es jetzt gerade ein bisschen Schneefall in Wien. Also das schaut alles noch sehr nach Winter aus, aber man spürt dann auch, die Vögel klingen schon anders. Jetzt im Botanischen Garten war ich heute die Natur macht schon, es vibriert schon. Ja, natürlich. Und auch in Wien. Unter Garantie ist bei euch der erste Brutsatz schon geflogen. Ja, ja. Bei euch ist auch warm. Ja, ja. Na klar. Ja. Aber, und da würde ich empfehlen, schaut mal in eure Völker rein. Ja? Schaut mal rein. Ja, nicht jedes aufreißen, aber ja, ja. Eines Mal zur Probe aufmachen und reinschauen. Ja, ja. Unser Unser Imker, Berufsimkermeister, also Verbandsmeister, der Stefan Mandl hat jetzt auf Facebook gepostet, er hat jetzt eines seiner Völker aufgemacht und reingeschaut und hat schon berichtet, was er da alles gesehen hat, samt Foto. Also ja. Na klar. Gut, Jürgen, wir lesen voneinander. Ich mehr von dir oder wir mehr von dir, wie du von mir, du von uns. Und ich freue mich drauf über alles, was du schreiben wirst. Und jetzt haben wir dich kennengelernt. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und den Inhalt, weil jetzt können wir viel besser verstehen eigentlich, was du uns erzählst mit diesem Hintergrund. Dankeschön. Schön, ich freue mich, mit euch zu arbeiten. Und das war's, die Februar-Ausgabe 2015, Mitte Februar, pünktlich geliefert, da bin ich sehr stolz, diesmal eine etwas längere Ausgabe. Ja, über Rückmeldungen freue ich mich am besten über die Kommentarspalten auf der Seite www.bienenpodcast.at bei den entsprechenden Episoden oder auch per Mail an feedback@bienenpodcast.at. Einen Hinweis habe ich noch, wenn euch die Pilzzucht interessiert, in einem Keller, in einem landwirtschaftlichen Betrieb, mitten in Wien, in einem Zinshaus. Hut und Stiel habe ich besucht, und zwar fürs Technische Museum Wien. Da gibt es einen Podcast, der heißt Stadtgespräche, und da haben wir eine Episode gemacht über diese Zucht von Austernpilze, und wir haben uns das im Detail angeschaut. Vielleicht, wenn es euch interessiert, schaut's rüber auf sg.siegfriedgustav für Stadtgespräche. sprechkontakt.at oder einfach auf die Seite schauen vom Technischen Museum. Da gibt es auch einen Link dorthin, Technisches Museum Wien, sg.sprechkontakt.at. Dort gibt es die Folge über Austernpilze. Ich wünsche euch alles Gute für den Frühling. Danke fürs Zuhören. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien. Thank you.